Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Ja, wie geht's euch? Was habt ihr erlebt, seitdem wir uns das letzte Mal gehört haben? lang ja. Ist's her. Hallo, dobry wieczór. Hallo, guten Abend. Was soll's? Hi. Heute mal so zu dritt, ne? Erstmal, ja. Ja. Wir erwarten aber noch mehr. Erstmal ist nur der OPEX da und ich bin da und der Mars ist da. Und ja, das ist doch schon mal etwas wenigstens. Genau. Und wer auch da ist, ist der ehemalige Bundestagsabgeordnete der CDU, Arnold Warz. Der hat nämlich eine Rede gehalten auf einem Festakt zur deutschen Einheit. Eine recht bemerkenswerte Rede, die Ach gut hier in voller Länge uns zur Verfügung gestellt hat. Genau, ist ziemlich interessant auf jeden Fall. Er berichtet quasi davon, wie das Bundesland Sachsen gegründet wurde, wo er daran beteiligt war. Und ja, wie das halt gelaufen ist, dass sich er und ein paar andere Laien halt probiert haben, da das an den etablierten SED-Leuten vorbei hinzubekommen mit ein bisschen Unterstützung aus Bayern. Die haben sich erst sozusagen eine Verfassung zusammenkopiert, Copy und Paste aus anderen Landesverfassungen und quasi um den Wind aus den Segeln zu nehmen, diesem Papier, was die SED da quasi vorlegen wollte. Und ja, dann haben sie das nochmal mit der Expertise aus Bayern dann quasi richtig gemacht mit den ganzen Ministerien gründen und was man da alles bedenken muss, welche Leute man da anstellen muss und so, was da überhaupt alles dazugehört und so. Das ist eine ziemlich interessante Rede auf jeden Fall, die ihr euch dann gerne nochmal durchlesen solltet. Also kann ich auf jeden Fall so empfehlen, aber wir wollen uns vor allen Dingen nochmal das Ende angucken. Da wurde es nämlich nochmal ein bisschen kontrovers, da haben da wohl einige auch den Saal verlassen, als er dann zu aktuellen politischen Geschehen gekommen ist. Und mit so Aussagen wie dazu zählt auch eine medial wenig beachtete Form von Alltagsrassismus, dass man heute ohne die geringsten Konsequenzen Menschen bis aufs Mark kränken darf, wenn diese Menschen beispielsweise alte weiße Männer sind. Und dazu zählt auch Schaum von dem Mund beim Reden und Schreiben über missliebige, aber immerhin demokratisch gewählte Politiker wie Johnson, Trump, Orban oder Netanyahu, als seien sie schlimmere Feinde der Menschheit als ein Kim Jong-un. Ja, die Medien in zwei Sätzen zusammengefasst in Deutschland, würde ich sagen. Nicht schlecht, Herr Warz. Mehr von ihnen in der CDU wären besser, glaube ich. Würde vielleicht helfen. Man hört halt einfach so wenig von Kim Jong-un, weißt du, und von dem Quatsch, den er da verzapft. Deswegen haben wir keinen Frame of Reference und nur so die einzelnen Sachen, die wir halt so geopolitisch sehen. Also. Ja, gut, aber es ist ja, also. Es sind ja schon diese Namen, die er dann nennt: Johnson, Trump, Orban, Netanyahu. Die werden ja schon ausgesondert. Wir wissen ja schon auch noch mehr über andere. Es gibt noch mehr schlechte Politiker, über die wir was wissen. Genau, ja. Bolsonaro zum Beispiel. Es ist halt einfach, wir haben Kim Jong-un nicht zusätzlich als eine Person auf dem Schirm. So, das meine ich. Also ich schon. Der war du schon. Diktator. Der ist ja nicht alt. Du hast da so ein Telefon direkt zu ihm nach Hause, telefonierst mit ihm jeden Tag. Und er fragt so, wer liest das? Wir waren in der Schweiz auf der gleichen Schule. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben alle gemeinsam vor 30 Jahren ein wunderbares neues Kapitel der Freiheit, der Rechtsstaatlichkeit und der Solidarität aufgeschlagen. Sorgen wir dafür, dass es nie wieder zugeschlagen wird. Also ich habe das Gefühl, wir sind schon wieder dabei, es zuzuschlagen. Also der Buchdeckel, der hintere Buchdeckel ist schon in der Luft sozusagen. Aber ja. Habt ihr diese Veranstaltungen zur deutschen Einheit gesehen, diese Zentrale? Ich auch nicht, dass es eine gab. Ich dachte, das war alles gecancelt. Ich habe da nur reingeschaut, also Aber was ich halt interessant fand, es war keine Flagge, gar nichts. Keine, also in dem ganzen großen Raum, das war so eine Halle, wo die Leute alle schön auf Abstand sitzen konnten. Merkelchen und Steinmeier und Roth und wie sie alle heißen. Und es gab keine Flagge. Aber was wurde denn dann vereint? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es auch nicht. Also ich glaube, andere Länder, also wir brauchen ja nur nach Frankreich über die Grenze zu gehen, wo der Nationalfeiertag ein Riesending ist, wo die Fahne geschwenkt wird, wo gesagt wird, ja, yeah, Frankreich, go und macht ja. Gut. Und in Deutschland zeigt man nicht mal auf dem... Ich verstehe ja schon vielleicht so die Idee, dass man sagt, hey, wir können auch Deutschland feiern ohne eine Flagge, so, aber es ist halt, erstens sendet es verschiedene so Nachrichten an Leute, so Leute verstehen halt nicht wieso und es ist seltsam, ja, aber genauso, wenn es nur eine Flagge ist, kann man sie dennoch trotzdem halt hinpacken, weißt du? Ich erinnere daran, wie die Dame Merkel damals wer war es? Ja, die Flagge aus der Hand gerissen, ja. Und weggetragen. Ja. Da war irgendein Wahlsieg von, ich glaube, der eigenen Partei so, und irgendein Parteimitglied hat so eine kleine Flagge, dann so Deutschlandflagge geschwungen und geschwenkt und sie dann so nimmt ihm das weg, ja. Ja, das war 2013, wobei ich das aber doch ein bisschen anders sehe, weil das halt eine Wahlkampfveranstaltung war, aber das Thema hatten wir auch schon mal. Ja. Aber auf ein Festakt zum Nationalfeiertag gehört die Flagge des Landes, Punkt, Ende. Also meiner Meinung nach. Das ist nicht gegeben, oder was? Ach, oh Mann. Ja, wie gesagt, ich habe nicht geguckt, aber ja, ich würde dann schon dazu. Ich auch. Ja. Ich finde das schon schlimm genug, dass sie bei diesen Feierlichkeiten, die sie da immer haben, in den Bundesländern immer in die Kirche rennen müssen. Also, als ob wir nicht schon genug kirchliche Feiertage hätten. Und dann müssen sie einen säkularen Feiertag auch noch in der Kirche begehen. Also, finde ich unpassend. Ja, alles in allem enttäuschende Einheitsfeierlichkeiten auf jeden Fall. Nicht nur wegen Corona. Ja, und das Überbleibsel, eines der negativen Überbleibsel sind angeblich einsame Ostmänner. Ja, angeblich, also es ist schon auch festgestellt worden, dass es da bestimmte Eigenschaften gibt, die mittlerweile vereinen, beziehungsweise es gibt ja auch so ein mediales Bild eben vom einsamen Ostmann, der irgendwie schlecht gelaunt ist und was gegen Ausländer hat oder gegen Zuzug oder so. Der einzige Lichtblick ist wohl, dass mittlerweile aber wieder mehr Menschen nach Osten ziehen als nach Westen. Also es zieht doch tatsächlich Westdeutsche nach Osten, hauptsächlich in die Region Potsdam, Berlin natürlich. Aber immerhin gibt es da jetzt eine Bewegung in die Richtung, weil das da vielleicht auch, ja, keine Ahnung, vielleicht passiert da noch was Gutes für den Osten oder so. Aber da sind wohl ziemlich viele Männer, die sich abgehängt fühlen oder auch abgehängt wurden. Die Frauen sind irgendwie offensichtlich nicht zum großen Teil dann in den Westen gegangen und haben sich woanders eine Möglichkeit gesucht. Ja. Und viele Männer eben nicht. Ne? Und das ist so der Rest dann davon. Gibt es dann im Westen ganz viele einsame Ostfrauen? Nee, eigentlich nicht, ne? Ja, irgendwie. Und wir sind ja gerade dabei, die Demografie in der Richtung auch noch ordentlich zu verschieben. Es gibt vielleicht eher einsame Westfrauen, sagen wir mal so. Das wird sicher nicht schlimmer werden, wenn wir haufenweise Männer importieren und weniger Frauen. Naja. Ja, jetzt eine Frage, ob das eine demografische Größe ist, so dieses das Verhältnis von Männern und Frauen, weil irgendwie finden sich ja am Ende doch nie alle zusammen und ja, sind dann eben einfach für alle genug da oder so. Gut, jetzt für die letzten 20% Männer nicht, aber die, wenn sich 50% der Männer gar nicht in eine Partnerschaft begeben oder so, dann sollte das vielleicht auch nicht so viel ausmachen. Ne? Könnt ihr euch vorstellen, dass wir hier in Deutschland mal kulturell so ein Ding einführen, dass wir auf dem Marktplatz so ein Partnerbörse haben, buchstäblich, wo Leute sich dann so mit wie in Japan halt, so mit Steckbriefen halt kennzeichnen? So, du meinst dann, Tinder oder was? Ja, aber auf dem Marktplatz, weißt du, so. Offline-Tinder. Aber wenn wir doch schon Tinder haben, dann müssen wir doch nicht Tinder auf Wish bestellen. Okay, warte, Chris, ich hab da nicht zugestimmt, okay? So, warum Franziska Giffey, warum? Nee, Franziska Giffey gibt es auch heute nicht. Oh. Die hat zwar geredet. Franziska gibt es nicht. Gut, das war nur eine Einbildung. Sehr gut. Ja. Franziska ist ein gesellschaftliches Konstrukt. Franziska, freie Zone hier bei den Weltraumaffen heute, ja. Okay, ja. Ja, es sind ja gerade wieder die Haushaltswoche im Bundestag, wo die ganzen Ministerien da ihre Pläne und Ziele da vorstellen und dann sagen, wie viel Geld sie gerne haben möchten. Und das gab es natürlich ja auch wieder von dem Familienministerium, was bei uns ja immer besonders gut beachtet wird, weil das da ja auch um das Demokratie-Leben-Paket geht und diese ganzen Dinge. Da haben wir ja gestern schon kurz drüber gesprochen, dass da ja jetzt bald die 200 Millionen im Raum stehen für Demokratie-Leben. Ja, und es ist auch wichtig, dass das bestätigt wird, ne? Glaube ich. Das ist eins der Ziele dabei. Ja, das ist aber ja schon lange so. Diese Entfristung haben sie ja, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr schon vorgenommen. Ach so, es ist schon durch. Okay. Ja, ja. Und dass die Franziska Giffey muss ich tatsächlich mal, ja, ich will nicht unbedingt sagen loben, aber ich will es zumindest erwähnen, dass sie es sich dieses Jahr verkniffen hat, überhaupt irgendwelche Behauptungen über die furchtbare Gewalt gegen Frauen und wie epidemisch das noch ist und so weiter und so fort, da in ihrer Rede zu machen. Das hat ihr dann aber wiederum, haben ihr das die zwei Herren von der FDP abgenommen, die auf diesem Thema rumgeritten haben. Die will ich euch aber heute auch nicht zeigen. Juhu. Sondern stattdessen hier den Herrn von den Linken wollte ich euch zeigen. Vielen Dank. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Titel Demokratie leben ist hier von allen angesprochen worden und auch von uns wird das natürlich zu 100% begrüßt, dass der Titel, wo die Programme gegen Rechtsextremismus, gegen Antisemitismus, gegen Rassismus enthalten sind, auf 150 Millionen Euro aufgestockt wird und dass auch geplant ist, in den nächsten Jahren den Titel auf ungefähr 200 Millionen Euro anwachsen zu lassen. Nur ein kleiner Tipp am Rande. Wir haben das in den letzten Haushaltsberatungen im Herbst genauso beantragt. Hätte man dem damals schon zugestimmt, hätten wir ein wertvolles Jahr nicht vergeudet und hätten jetzt schon die Initiativen unterstützen können. Und man muss auch dazu sagen, zu viel Wasser muss man... Als wenn die nicht unterstützt worden wären. Die haben halt nur nicht irgendwie 150.000, sondern nur 100.000 bekommen. Ja, aber warte. Interessanter ist nicht nur das, was du da sagst, das stimmt schon. Interessanter ist, dass man ihnen weniger Geld gegeben hat und es hat sich de facto nichts verschlimmert. Das bedeutet, man kann ihnen diesen niedrigen Betrag auch lassen. Denn so viel Schlimmes scheint es hier nicht in Deutschland zu geben, wofür man dieses Geld dann wirklich bräuchte, weißt du? Weil, genau, es verbessert sich aber auch nichts. Ne? Ja, klar. Außer, dass also, man irgendwie als Bürger damit mit so einer Propaganda vollgespammt wird in der Regel, denke ich mal. Ja, eben, ja. Deswegen ja, ist ein kleinerer Betrag besser. Es ist doch klar, dass die das natürlich so sehen, dass es ja gegen Rechtsextremismus ja, ist, genau. Mit anderen Worten. Das Erstaunliche ist, dass die Linke das Demokratie darin unterstützt, ne? Wenn wir da jetzt mehr Geld gegeben hätten für den Kampf gegen den Rechtsextremismus, da hätte es natürlich diverse Probleme, die es jetzt in diesem Jahr schon gegeben hat, nicht gegeben, weil mit dem Angriff der Zivilgesellschaft wäre das natürlich alles in Ordnung gekommen. In den Main-Gießen, es gibt zwei Beschränkungen. Erstens, sie haben sich das teuer erkauft, weil sie haben eine globale Minderausgabe, die doppelt so hoch ist, ungefähr 64 Millionen Euro. Das heißt, die müssen im Haushaltsvollzug des Jahres an anderer Stelle dafür 64 Millionen Euro sparen, damit sie das bekommen haben, was sie jetzt bekommen. Ich bin sehr gespannt, die Vorschläge zu hören, wo sie das einsparen wollen. Und die zweite Sache, auch das gehört zur Wahrheit. Die mittelfristige Finanzplanung sieht vor, dass der Haushalt, der Etat ihres Hauses in den nächsten Jahren um 1 Milliarde Euro abgeschmolzen wird. Das heißt, die 200 Millionen Euro, die Sie jetzt hier verkünden für die nächsten Jahre, die sind überhaupt nicht gedeckt. Und damit handeln Sie sich den Vorwurf ein, dass es ein reiner Wahlkampfetat ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das war freundlich formuliert. Ich möchte ein etwas kompliziertes Problem ansprechen, was sich auch nicht zur Parteipolitik einigt. Es geht um einen Referentenentwurf, der derzeit die Runde macht, Kinder- und Jugendstärkungsgesetz. Und in dem ist ja auch das Ziel mit formuliert, Abwehr von Kindeswohlgefährdung. Und Kindeswohlgefährdung gab es im letzten Jahr laut Statistischem Bundesamt über 55.000 in Deutschland. Da geht es um Vernachlässigung, es geht um seelische, körperliche Misshandlung, es geht um sexuelle Gewalt. Soweit ist das alles okay und ist auch alles verständlich. Was? Seit circa einem Jahr häufen sich bei mir... Ich hoffe, er meinte den Referentenentwurf. Ich denke mal auch, ja. Die Gewalt gegen Kinder. In meinem Büro aber Fälle, die doch etwas anders gelagert sind. Die Konstruktion ist da meistens ähnlich. Es geht darum, dass getrennt lebende Eltern sich bezüglich ihres Kindes oder ihrer Kinder nicht einigen können. Zum Beispiel, wenn es um den Umgang geht, wenn es darum geht, wenn die Frau einen neuen Partner hat und woanders hinziehen möchte oder wenn oder welche Kita oder welche Schule besucht werden soll. Es gibt Streit und dann wird irgendwann der Vorwurf konstruiert der Frau gegenüber der sogenannten Bindungsintoleranz. Das ist eine ziemlich perfide Angelegenheit, weil die Beweislast umgekehrt wird. Die Frau muss nämlich beweisen, dass sie nicht bindungsintolerant ist. Und daraus entsteht dann irgendwann der Vorwurf der Kindeswohlgefährdung. Die Kindeswohlgefährdung in dem Fall besteht darin, dass das Kind den Vater nicht ausreichend oder überhaupt nicht sehen darf oder schlecht über ihn gesprochen wird und so weiter. Und das ist alles furchtbar. Heftig, oder? Das will er jetzt nicht sagen, oder? Er verharmlost das gerade. Völlig. Ne? Also auch gegen jede Wissenschaft. Gibt's ja, und vor allen Dingen... Studien dazu, die sagen, Aufwachsen ohne Vater ist nicht gut. Schon ja, und vor allem Dingen, für Jungs. Das ist doch nicht Beweislastumkehr oder so, das ist einfach eine verdammte Tatsache. Wenn du den Leuten das Kind wegnimmst, dass sie das nicht mehr sehen können, weil du in eine andere Stadt ziehst oder whatever, dann ist das so, dann haben die da keinen Bezug mehr dazu. Und das, was hat das mit Beweislastumkehr zu tun? Das ist eine Tatsache, eine einfache Tatsache dann in dem Fall. Aber das ist das System so. Einfach das komplette Gegenteil von dem, was tatsächlich passiert. Halt, jetzt sind die Männer die Mächtigen angeblich. Und die armen Frauen haben überhaupt gar keine Rechte im Umgangsrecht. Die das in wie viel Prozent? 90% der Fälle oder so uneingeschränkt erstmal kriegen. Ja. Die Verhältnisse nur gedreht, um mehr Verständnis zu bekommen oder so. Also ich habe meinen Vater mit 31 kennenlernen dürfen, Juhu. Lieber Herr Leuter. Weiß nicht, also ich fand schon, dass das mein Wohlergehen geschädigt hat in der Kindheit und auch darüber hinaus. Und ich finde es ziemlich frech, so zu tun von Ihnen, dass Sie da jetzt so, dass Sie das meinem Vater anlasten praktisch, weil der ist nicht gefragt worden. Nur mal so als anekdotische Evidenz erläutert. Mhm. Wie gesagt, ich habe es eben schon mal gesagt, es gibt zig psychologische Studien, die belegen, dass das nicht gut ist, was der Herr Leutert hier ja, es ist so verbrämt. Ja, das ist die alles übergreifende Ursache eigentlich für total viele Sachen irgendwie. Diese Vaterlosigkeit. Ich meine, es ist ja eigentlich auch so nicht der Grund, also für diese negativen Effekte, nicht weil genau speziell der Vater fehlt, sondern generell, weil ein Elternteil fehlt. Wenn du ein Kind nimmst und ihm beide Eltern halt einfach wegnimmst, dann wird er halt noch schlimmer aufwachsen, weißt du? So noch größere Schäden davon mittragen, weil Eltern sind sehr wichtige Teile und so man braucht halt schon diese zwei Teile. Das ist wichtig. So, das würde man wahrscheinlich genauso auch bei homosexuellen also Partnern sehen, die halt ein Kind adoptieren, dass wenn da ein sozusagen Partner alleine ein Kind aufzieht, ist es krasser von den negativen Effekten, die ein Kind eventuell mit sich trägt, als wenn es zwei Bezugspersonen hat, so egal welches Geschlecht es ist, solange halt man mehr Bezugspersonen hat, so, also auch da, das ist so komisch. Das wiederum ist dann die Grundlage dafür, dass das Gericht bei Kindeswohlgefährdung ist ja eine wirklich sehr schlimme, schreckliche Sache, dass das Gericht intervenieren kann und im Ergebnis steht dann der Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts bei der Mutter. Und diese Entscheidungen werden zum Teil mit Polizeigewalt durchgesetzt. Und ich bin mir nicht sicher, ob das dem Kindeswohl zuträglich ist. Ich bin mir auch nicht klar... Bei den Müttern aber doch nicht. Das wird bei den Vätern durchgesetzt, bei den Müttern nicht. Sie sollen nicht so einen Blödsinn erzählen. Ja, auch das. Ganz einfach. Da gibt es wahrscheinlich schon Beispiele dafür, aber ich meine, ansonsten auch, ja, das ist halt, Das ist halt das Recht so, mein lieber Herr Leutert. Das ist halt nicht so. Im Gesetz steht noch nicht drin, was auch immer die Frauen wollen, passiert. Ja, und auch Polizeigewalt gleich, ne? Also es geht, es kann nichts, was die Polizei gemacht, ist richtig. Das. Es ist unklar mir, ob das im Sinne des Gesetzgebers, also in unserem Sinne ist. Und mich. Darum geht es aber nicht, ob das in eurem Sinne ist. Es geht darum, ob das im Sinn der Kinder ist. Du alter Schwede. Ja, das stimmt allerdings. Ärztin, Unternehmerin, Kindergärtnerin, Polizistin gemeldet. Und die haben mir alle erzählt, sie waren ziemlich verzweifelt. Sie gelten gerade in Corona-Zeiten als Heldin des Alltags. Und dann sagt ein Gericht zu Ihnen, dass Sie nicht in der Lage sind, Ihre Kinder zu erziehen. Und das finden Sie als sehr demütigend. Und deshalb Nein, glaube ja, nein, das ist doch ich, völlige Augenwischerei. Er hat 5 Kinder und hat bescheinigt gekriegt vom Amt oder von irgendeinem Gutachter oder so, er wäre nicht erziehungsfähig. 5 Kinder, alle schon fast erwachsen. Und auch alles normal geworden, weißt du? Aber erziehungsunfähig. Ja, keine Ahnung, was soll man davon halten, ne? Ja, und man bescheinigt dir doch gar nicht Erziehungsunfähigkeit. Man bescheinigt dir, dass sie sich gefälligst mit dem Erzeuger ihrer Kinder zu einigen hat. Das bescheinigt man ihr, weil beide gleiche Rechte haben, weil beide vor dem Gesetz gleich sind, Michael Leuthard. Was ich halt nicht verstehe, ist, warum simpt der so hart für die Frauen? Ich verstehe das nicht. Ist doch irgendwo ganz klar, hey, yo, weniger Erziehungsperson heißt nicht unbedingt besser für das Kind. So. Hast du schon mal von Airports Law gehört? Ja, habe ich, aber was ist das denn nochmal? Aber ist doch kein Gunibiert, Mann. Hör dir einfach nochmal so die Punkte an, die er da sagt, ne, und stell dir einfach vor, der würde jetzt anstatt Männer, würde er Frauen verwenden und sagen so von wegen, hier, jetzt sind einfach die Rollen umgetauscht. Ja. Das würde überhaupt nicht möglich sein, so eine Aussage zu tätigen, weil es halt außerhalb des Oberton-Fensters liegt, sowas zu sagen. Dass eine Familie besser ist ohne Frau, was? Nein. Ja, und vor allen Dingen dieses Szenario, was er da beschreibt, das ist zum Beispiel schon mal direkt unmöglich, wenn die gar nicht verheiratet waren. Weil wir ja so ein wunderbares Recht haben, wonach überhaupt deine ganzen Rechte als Vater überhaupt von Hause aus nur bestehen, wenn du verheiratet bist mit der Frau, die da dein Über Kind die hat. Beziehung zur Mutter. Ansonsten ist es komplett nur davon abhängig vom guten Willen der Mutter in Deutschland im Moment. Ja, und dann sind wir auch ganz hinten, ne? International in diesen Regelungen. Also bei uns stehen die Väter sich am schlechtesten sozusagen. Ernst nehmen sollten und dass es für diese Betroffenen eine Anlaufstelle bedarf. Und zwar eine Anlaufstelle, wo sie nicht bloß drüber reden können, sondern wo ihnen auch geholfen werden kann. Und dafür sollten wir im Haushalt Vorsorge treffen. Was soll Ihnen denn da geholfen werden? Wenn das Bezahlen noch Gericht mehr? fucking entschieden hat, dann was soll Ihnen denn dann geholfen werden? Ihr ruft erst mal im Hilfetelefon an, dann geht es ins Frauenhaus, anschließend zur Beratungsstelle und dann nochmal zur Hilfsunterstützung. Das weiß ich nicht. Ja, meine Fresse, ey. Entzieht dem Vater sein Kind e.V., ja. Ja, genau, das kommt dann oben drauf, genau. Fick doch den Samenspender e.V. Nee, aber Moment, das könnten ja noch mehr Kinder, also. Scheiß doch auf den Typen e.V. Weißt du, aber weißt du, wenn er schon sowas sagen will, dann kann er doch einen Schritt weitergehen und so ehrlich sein und sagen, wie er denn die Rolle eines Mannes dann in so einer Situation sieht. Einfach nur als Brieftasche oder was. Zur Kenntnis nehmen, ja. Ja, klasse. So, ja, dann soll er halt ehrlich sein. Ich will einfach nur Ehrlichkeit von den Leuten und Verantwortung, dass sie ihre Gedanken komplett aussprechen und nicht nur dieses, was erlaubt ist zu sagen. So, sei doch still, alter Leute. Was du von den Linken hörst, wenn sie ehrlich sind, das hatten wir doch letztens schon mit Ausspionieren und Parlament und Ah ja, Geld stimmt, ja. entschließen. Ah ja, aber weißt du Ja, so, genau. aber wenn ich halt nicht weiß, was auf einem Produkt so draufsteht, was ist das, was drin ist, ja, dann vertraue ich dem Hersteller nicht. Warum sollte ich denn der Linken vertrauen, wenn sie nicht ihre Ideen komplett ausspricht? So, die sabotieren sich selbst mit so einem Müll. Berechtigte Frage. Treffen. Und ich glaube außerdem, dass wir derzeit viel zu wenig Informationen über diese Fälle haben. Wir wissen nicht, wie viele Fälle gibt es wirklich. Wie viele Fälle gibt es vielleicht auch mit der Konstruktion gegenüber Vätern? Kann ja auch sein. Wie viele Verfahren gibt es? In welchen Instanzen? Kann ja sein. Kann ja sein. kommt vor, in ganz seltenen Ausnahmen. Und deshalb, glaube ich, sollten wir dafür auch Vorsorge im Haushalt treffen, dass wir das dokumentieren können, dass wir das untersuchen können, um in Zukunft hier entscheiden. Dass wir untersuchen können, ob die Leute ihre Rechte noch mit dem Rechtsstaat durchsetzen in Deutschland, was ein schlimme Sache ist, die umgehend behoben werden muss mit Initiativen und Anlaufstellen. Entscheidungen treffen zu können, die solche Fälle verhindern. Vielen Dank. Go away. Nichts zu danken. Ja. Erschreckend, echt. Ja, das war es auch schon mit Bundestag. Die anderen Sachen, das ging fast 2 Stunden. Es sind auch unsere alten Bekannten hier alle dabei gewesen. Die Frau Schön und so. Und die AfD hat natürlich das Demokratie-Leben-Programm kritisiert. Aus meiner Sicht auch durchaus zu Recht, aber auch ohne neue Dinge. Ulle willst du haben? Nee. Ich hab's nur erkannt. Ja, die hat auch auf jeden Fall... Der junge Mann ist so interessant. Also das ist auch LinkedIn, das ist nicht nur das Ding. Die hat auf jeden Fall einen neuen Tiefpunkt erreicht, die Ulle, würde ich mal sagen. Also das war ganz besonders furchtbar dieses Mal. Ja, können wir uns ja nochmal geben, meinetwegen. Ansonsten... Ulle, Pulle. Na komm. Okay. Dann Ulle. Wir leiden heute für euch, damit ihr... Also ihr müsst es auch sehen, aber wir... Also ihr wisst schon. Ich sehe kein Mensch ohne Einfluss, ne? Wenn euch die Ulle gefällt, könnt ihr die auch Herr beim Präsident, nächsten Mal liebe wählen. Kolleginnen und Kollegen, keine Corona-Hilfen für Macho-Betriebe. So lautet die Frage. Du hast uns nicht so viel versprochen. Reicht eigentlich schon. Ja. Macho-Betriebe. Ja, sie bezieht sich da. Was ist das irgendwie? Neue Geschäftskleidung oder Outdoor-Zeug oder was sind Macho-Betriebe? Macho-Betriebe sind natürlich Betriebe, wo die Männer die ganze Arbeit machen. Das ist doch total schlimm, denen darf man doch nicht helfen. Feuerwehren, Bohrinseln, Kohleminen, sowas. Die muss man doch pleite gehen lassen, hallo? Also, das ist doch nur gerecht. Also. Mittelbar vor dem Koalitionsgipfel im Juni, wo die umfassenden Konjunkturhilfen beschlossen wurden. Als Frauenministerin forderten Sie dort, Frau Dr. Giffey, dass Unternehmen nur dann Geld aus dem Konjunkturprogramm bekommen, wenn sie sich auch zur aktiven Gleichstellung bekennen. Eine absolut wichtige Forderung, genauso etwas bräuchte es jetzt, um der Gleichstellung hierzulande einen Schub zu geben. Aber leider kann ich Ihnen kein Lob aussprechen, denn mehr als das Interview dazu gab es von Ihnen nicht, von konkreten Hilfen. Ja, tut uns leid, Frau Giffey, außer diesem absolut frechen Bullshit von wegen so, ja, du willst Geld vom Staat haben hier, weil wir dich einschränken wegen Corona-Kram. So, ja, dann setz mal schön unsere Ideologie hier um. Ja, da ist nichts draus geworden. Oh, wie furchtbar. Wäre ja auch besser, wenn wir volkseigene Betriebe hätten, wo man dann direkt so Direktiven reindiktiert. Solche Vorgaben gibt es auch schon zu Genüge für Auftragsvergaben von der EU oder sonst irgendwas. Da müssen überall irgendwelche Diversity-Quoten eingehalten werden und so weiter. Also das gibt es schon ziemlich verbreitet. Ja, das ist wohl wahr. Ich kenne jemanden hier bei mir in der Stadt, der sich ganz viel um Musiker kümmert, um junge Leute, die gerne ein Musikinstrument spielen wollen und so. Mhm. Und ja, der hat es einmal probiert, von der Stadt Förderung zu kriegen. Und dann haben sie ihm gesagt, was er alles machen muss, wen er alles einstellen muss und so. Und dann hat er gesagt, ja, vielen Dank, ich gucke dann mal irgendwie, wie ich alleine klarkomme. Und tschüss. Das ist ein Sponsor oder so, ja. Ja. Hilfen für Frauen war im milliardenschweren Konjunkturprogramm dann leider nichts mehr zu finden. Und nicht nur das, die große Ungerechtigkeit. Hilfen. Geldgeschenke für eure Ideologen. Ja, vor allem, als wenn die Corona-Wirtschaftshilfen nicht auch Frauen zugute kämen. Ne? Ja, also das ist nicht. Ja so. Bisschen, wir haben zwar Corona-Geld bekommen, liebe Mitarbeiter, aber wir geben das nur an die Männer, das werdet ihr ja verstehen. Wir brauchen noch einen speziellen Weibchenbonus oder ja, so. Ja, da kommt sie auch gleich noch zu, was da stimmt. Aber allerdings zu Corona und Ansteckung, ne? Männer sind im Endeffekt überproportional so ein bisschen größer betroffen als Frauen, statistisch gesehen. Uiuiui, das sind die selber schuld. Das Patriarchat lässt dir die Keime einatmen. Ja, das ist toxisch. Alles toxisch. Toxische Keimatmung. Gerechtigkeit beim Kurzarbeitergeld für Frauen meistens Frauen in Steuerklasse 5, haben sie immer noch nicht ausgeräumt. Frauen. Genau, das ist auch eine absolute Frechheit. Frauen in Steuerklasse 5, auch bekannt als verheiratete Frauen, wo der Mann das meiste Geld verdient, mit anderen Worten, die das auch nicht so nötig haben, wie Leute, die alleine leben. Also, die stehen nicht alleine da. Die haben immer noch die Knete von dem Mann und da ist es auch alles komplett zugute gekommen. Und eigentlich stehen die besser da als Leute, die alleine leben. Oder zumindest, wenn die nicht selber halt genug Geld verdienen. Yes. So zu tun, als wären die komplett hilflos. Menschen, die verheiratet sind, wo die sonst kriegen die ja diese Steuerklasse nicht. Also, die so, das so hinzustellen, so nach dem Motto, das ist ja wohl schlimm, die armen Leute. Ja, und im Endeffekt damit aber auch jeden zu einem Bedürftigen zu stempeln oder ja, so zu sehen. Ne? Ja, also warum kümmert sich denn keiner um die armen verheirateten Frauen? Ja, genau. Die, also wenn es keine Bereiche gibt, um die man sich mal nicht kümmern muss. Die gar nicht komplett für ihren Lebensunterhalt sorgen müssen, weil da noch wer anders ist, ja. Und die in vielen Fällen auch die Hoheit über das Haushaltsbuch haben, wie wir aus diversen Studien wissen. Ja, und sie meint jetzt an, dass das irgendwie, dass sie kein Kurzarbeitergeld kriegen oder was? Ja. Hm. Frauen verlieren hierdurch bis zu mehreren hundert Euro pro Monat im Vergleich zur Steuerklasse 3. Und das geht nicht und das wissen sie auch. Hä? Kollegin? Das geht nicht. Steuerklasse 3 ist dann auch für Verheiratete, oder nicht? Ja, eben. Deswegen vergleicht sie das ja. Ja, nur das, was sie am Jahresende gleicht sie das wieder aus, beim Jahresausgleich. Das ist totaler Quatsch, da zahlt nicht einer mehr und einer weniger. Das ist die Steuermodelle 3, 5 und 4, 4 sind gleichwertig vom Endeffekt, was man ans Finanzamt zu geben hat. Das ist nur in einem monatlichen Nächsten unterschiedlich. Die Krise hat uns gezeigt, dass die Wirtschaft nur funktioniert, wenn vor allem Frauen sich kümmern. Sei es unbezahlt mit Sorgearbeit, Homeschooling und Haushalt oder bezahlt als Pflegekraft, Erzieherin oder Supermarktkassiererin. Ja, weil die Frau Ulle hat nämlich in alle Familien reingeguckt in Deutschland und hat da genau Buch geführt, wer während der Corona-Krise mehr Zeit aufgewendet hat für die Kinder. Und da kam dann raus 100% Frauen. Ja, das war so. Die Männer haben nichts gemacht, gar nichts. Die haben nur die Maske aufgehabt und sind zum Fußball gegangen oder so. Hat das vielleicht damit zu tun, dass umso freier eine Gesellschaft ist, desto traditioneller wird sie, weil Evolutionsbiologie so irgendwie Sachen mitliefert? Ich weiß nicht. Also hormonelle Reaktionen, die auf den Körper sich auswirken, so Testosteron, Östrogen, ich weiß nicht. Keine Ahnung, ja. Willst du so eine Empirie dazwischen schießen? Das ist ja unfair. Das ist schon ein Traumbild von der Ulle. Vor Augen geführt, dass der Stand der Gleichstellung von Frauen und Männern nicht so weit ist, wie viele sich das wünschen. Wir müssen jetzt die Chance zum Umsteuern. Wie viele sich das wünschen? Ja, wer wünscht sich das? Wünscht dir was? Hat man nicht gestern noch festgestellt, dass der Wunsch nach traditioneller Familie auch recht hoch ist? Ich glaube, ne? Ja, vor allen Dingen menschliche Jahrhunderte, ja, Millionen Evolutionen von Lebewesen auf diesem Planeten. Wusch! Hier kommen die Grünen und wünschen sich was. Nutzen und unser Land modernisieren und vor allem krisenresilient machen. Und nicht nur, wenn wir Frauen, und nicht nur deswegen, weil wir Frauen endlich den Weg frei machen müssen. Die Normalität kann nicht weiter sein, sich dreifach anstrengen zu müssen gegen Diskriminierung, gegen Doppelbelastung und außerdem gegen alltäglichen Sexismus. Gerechte Entlohnung. Alter Schwede. Gerechte Rente. Alter, es ist doch echt alltäglicher Sexismus. Das, I can't even. Digga, ganz ehrlich, Mann, wenn ich irgendwie ein Patriarch bin, weißt du, dann würde ich unironisch erst einmal irgendwie Priorität da auf den Schutz meiner Frau legen, weil das ist so mein Brutskasten, so den brauche ich, weißt du, so damit sie mir Söhne produziert. Also wenn ich jetzt wirklich ganz patriarchalisch ransetze, ich meine, so denkt doch kein Mensch in Deutschland, es sei denn, der ist einer von den neu dazugekommenen. Alter, oh mein Gott, ey, für wen ist das gemeint, so diese Rede, was ist das? Die lebt in einer Art Scheinwelt, glaube ich, die Ulle, wo alles ganz schlimm ist und Ja, aber das wo Frauen sich, also wo praktisch 99% der Frauen sich einfach nicht trauen, aufzupacken und zu sagen, ich werde eigentlich von meinem Mann geschlagen und ich leide unter dem Patriarchat und stattdessen gehen die einkaufen, spielen mit ihren Kindern und machen solche Sachen, statt sich politisch zu engagieren. Das ist halt, Alter, die... Gerechte Verteilung öffentlicher Mittel gleichermaßen für Frauen und Männer und gerechte Aufteilung von Macht, Einfluss und Repräsentanz, das ist mehr als überfällig. Kolleginnen und Kollegen, der Schutz vor Gewalt ist ein Menschenrecht. Gerechte Verteilung von Macht. Einfach so als Forderung. Hier verteilen wir die Macht gerecht. Liebe Ulle, wir sind hier in der Demokratie. Da stellt man nicht politische Forderungen, die Macht gerecht zu verteilen. Das haben wir schon. Das ist natürlich Demokratie. Da gibt es Wahlen und so. Ja, das ist ja der Mechanismus, der die Macht im Endeffekt fair verteilt, so wie die Leute es wählen. Ja, wenn sich das alles fair verteilt, dann brauche ich keine Macht mehr. Ja, aber dann solltest du hinkommen und sagen, dann solltest du hinkommen und sagen, dass du im Kerne nicht für Menschenrechte einstehst und sagst so von wegen, ja, den Menschen muss man halt zu seinem Glück zwingen. So. Also ich meine, was soll das, Mann? Wollt ihr die totale Schaufs? Mit dem Beitritt zur Istanbul-Konvention verpflichtet, Frauen in Deutschland umfassend vor Gewalt zu schützen. War die Frauenhilfestruktur schon vor der Pandemie mit 16.000 fehlenden Frauenhausplätzen massiv unterausgestattet, hat sich diese Problemlage... Frag Ole, wie viele Männerhausplätze gibt es denn in Deutschland? 50%. Die Gewalt in Beziehungen ist relativ gleichwertig, was Männer und Frauen angeht. Nur dass halt für Männer keine Auffangstrukturen oder fast keine Auffangstrukturen existieren. Und du jammerst hier rum. Doch, die gibt es. Das nennt sich das Patriarchat. Das ist das Auffangsystem, ja. Wenn du geschlagen wirst von deiner Frau, wenn das System absolut Gesetze erlässt, die gegen dich gerichtet sind, geh zum Patriarchat. Ja, das hilft dir. Männer sind schon echt so. Kannst du die Adresse nochmal sagen, eben, wo man hin muss? Die Patriarchatssitzung ist immer am ersten Mittwoch im Monat unter der Kirche. Du klopfst da hinten an der Tür und sagst das Passwort Penis. Das Patriarchat ist aber echt schon blöd, ne, dass es sich selbst abschaffen lässt von Frauen, Alter. Das ist so dumm, Alter. Patriarchat, so schwach. Sie haben mit dem Ausbau des Gewalttelefons sowie einer groß angelegten Öffentlichkeitskampagne einen wichtigen Beitrag in der Krise geleistet. Das Gewalttelefon heißt auch Hilfetelefon, glaube ich. Es kann nicht sein, dass eine hilfesuchende Frau bei der Gewalthotline gesagt wird, dass es für sie und vielleicht ihre Kinder keine Unterbringung in der Not gibt. Okay, ich habe mich mal... Ich möchte noch mal kurz was dazu sagen, was sie jetzt gerade gesagt hat. Weil das ist nämlich dieses Ding, was sie immer wieder weglassen bei diesen ganzen Geschichten. Wo man immer wieder darauf hinweisen muss, weil die es einfach nicht wissen oder nicht erzählen wollen oder keine Ahnung wie was. Die Hauptgründe, warum die Leute abgelehnt werden bei diesen Frauenhäusern, ist A, weil sie abhängig sind von irgendwelchen Sachen, Alkohol meist in den meisten Fällen und dass halt eben diese Frauenhäuser da nicht therapieren und für diese Leute halt keine Möglichkeit haben. Also da sind die halt nicht für ausgelegt. Das kann man noch verstehen. Was man aber nicht verstehen kann, ist der zweithäufigste Grund und das ist die reine Ideologie. Das ist dieses Ding, dass sie sagen, wenn die Frauen Jungen dabei haben und die älter sind als 14 Jahre oder 14 Jahre und älter, dann sind die halt schon Teil vom furchtbaren Patriarchat und dann kann man die dann nicht mehr unterbringen, weil... Patriarchat halt. Ja, vielleicht ist es auch besser so, ich weiß ja nicht. Was ich sagen wollte, ist, ich habe mich mal an so eine Hilfe-Hotline für Frauen so gewendet und da mit wem geschrieben, so dieses Sofort-Hilfe-Chat-Ding, sehr, sehr technologisch ausgebaut, sehr cool, ne? So, und dann gesagt, hier, ich brauche Hilfe, ne? Und dann hieß es so, aha, okay, cool, ich helfe dir, alles gut. Und dann sag ich so, ich bin ein Typ, ne? Dann ist es so, nee, Typen helfen mir nicht, da gibt es hier eine andere Anlaufstelle, da werde ich an eine andere Anlaufstelle verwiesen, so. Es gibt ein Telefon, eine einzige Anlaufstelle, Anlaufstelle, soweit mir bekannt ist. Aber der Witz ist halt irgendwie, du würdest nicht dasselbe so gesagt bekommen, wenn du, keine Ahnung, jetzt generelle Hilfe brauchst vom Krankenhaus. Dann heißt es so, ah nee, hier helfen wir eigentlich nur Frauen. Das ist so die Frauenhilfabteilung im Krankenhaus. Ja, du musst in diese Männerabteilung so. Ja. Nein, Herr Obex, Sie dürfen nicht auf die gynäkologische Station. Aber ich will in die Frauenumkleide, was soll das? Ja, aber das ist halt der springende Punkt, was ich gerade gesagt habe. Und das kommt da nie vor. Es wird nur gesagt, es gibt nicht genug Plätze, weil guck mal, Leute werden abgewiesen. Aber so. Diese wichtigen Tatsachen dazu, die werden nie genannt. Sind die unter Umständen gar nicht alle voll und ausgebucht oder ausbelegt oder was? Ja. Okay. Gewaltschutz ist eine staatliche Aufgabe und muss auf Dauer gesichert werden, auch vom Bund und nicht eben nur von den Ländern. Und wir haben als Grüne bislang als Einzige einen Vorschlag zur Frauenhausfinanzierung vorgelegt mit einem individuellen Rechtsanspruch. Wo ist Ihre Lösung? Ich kann nur sagen, klar ist, dass Gewaltschutz nicht mehr warten kann. Liebe Kolleginnen und Kollegen, was ist denn mit dem Gewaltschutz für die Leute, sondern auch im Netz? Was ist mit dem Gewaltschutz für die Leute auf der Straße? Ist das nicht vielleicht viel wichtiger? Sind wir nicht vielleicht eher gerade auch von einer Epidemie von zunehmender Gewalt im öffentlichen Raum betroffen? Wäre das nicht viel wichtiger, als Klientelpolitik zu machen, Ulle? Nee, da hast du Angst, ne? Da würdest du ja dann im Zweifelsfall mal drüber nachdenken müssen, was die Gründe für diese Zunahme sind, die in Schweden und in Frankreich jetzt schon öffentlich diskutiert werden, nur in Deutschland noch nicht, weil die Grünen so lange jeden mit Nazi, Nazi, Nazi niederbrüllen, bis hier endlich die Scharia herrscht. Ich weiß ja nicht, wie es läuft in Schweden, aber dass sie ihr Gesetz verschärft haben, das spielt ja bei der Diskussion wahrscheinlich nicht so eine Rolle, oder? So, ich nehme es mir nur an. Ich glaube, wir sind jetzt nicht beim Sexualkram, wir sind jetzt bei Gewalt generell. Ja. Netz bedroht und angegriffen. Und auch weibliche Abgeordnete werden in diesem Haus mit Sexismus konfrontiert. Da ist es mehr als notwendig, die Umgangskulturen und auch diese Dominanz von Männern in diesem Haus zu ändern. Das muss aufhören. Wir Frauen haben einen fraktionsübergreifenden... Das muss gar nicht in der Demokratie, Ulle. Du bist falsch abgebogen. Ost-Berlin ist ein paar Kilometer weiter und 30 Jahre früher. Initiative auf den Weg gebracht mit 5 Fraktionen. 5 Fraktionen. Das wären ja dann wahrscheinlich die Grünen, die SPD, ja. Die Linken. Die CDU, CSU. Und wer die Allparteien-Frauenkoalition. Ja, man kann auch kurz einfach SED sagen. Wir sind das Frauenvolk. Wir. Bleibt halt nichts übrig, ja, außer die AfD. Und die wird da wahrscheinlich nicht dabei gewesen sein. Ja, ja. Genau. Ja. Ist so. Wir haben Zahlen, wir haben uns zusammengefunden. Ja, toll, aber es ändert nichts daran, dass wir quatschen. Das Finanzverhalten muss aufhören, ja. Achso, ja. Also, ich wüsste nicht, steht in eurer Geschäftsordnung jetzt irgendwas drin von wegen hier der Silberrücken da 5 Minuten länger reden oder was? Im Gegenteil, bei den Grünen steht was anderes drin, ne? Ich könnte jetzt sagen, hier regieren ist eine Sache von Männern, weil Patriarchat und so, und das ist kulturelle Aneignung, Frauen in diese Räume zu packen. Ja, das dürfen die nicht. Das ist vollkommener Bullshit auf jeden Fall. Da steht überhaupt nichts drin in dieser Geschäftsordnung. Das ist dafür euch alle gleich, diese Sachen. Oder es ist geregelt nach Fraktionen mit der Stärke und so, wie viel die reden dürfen und diese ganzen Sachen. Und das hat überhaupt keine Auswirkung auf euch. Das Dominanzverhalten muss aufhören. So ein Humbug, ja. Ey. Und vor allem im gleichen Atemzug, während man erwähnt, dass irgendwie 5 Parteien für einen gestimmt haben, ne? Das ist nicht dominant oder was? Für mehr Frauen im Parlament. Aber Sie haben zur Parität aus meiner Sicht hier nichts beigetragen. Schweigen im Walde. Von einer Frauenministerin erwarten wir mehr bei einem Frauenanteil von 30,9% in diesem Haus. Ja, was ist schon da draußen irgendwo, dieses komische Land, was wir hier regieren, ist doch eigentlich scheißegal. Hauptsache hier im Haus, alles in Ordnung. Oh Mann, ey. Ich meine, stell dir einfach mal vor, ein Typ würde so mit einer Frau reden. Das wäre doch Aufschrei, so von wegen, wie kannst du sowas machen? Wie kannst du so chauvinistisch sein und Frauen vorschreiben, was sie zu machen haben? Hallo? So, Alter, das ist so... Ja, ich verstehe einfach nicht, was die mir für ein politisches Angebot machen will. ja. Jackerns, die du nein, ja, dass du deine Dominanz bleiben lassen kannst und dass dir auch beim Wählen geholfen wird, weil du ja da gar nicht das frei und gleich entscheiden, da kommt ja das Falsche bei raus. Toxische Männlichkeit trifft auch Männer, das wisst ihr doch. Ja, das ist auch egal, wenn man ja dominant sein kann mit 5 Parteien, dann braucht man ja auch nicht so genau gucken, was, ob der eine was will oder nicht will. Sie macht dir ein politisches Angebot, das du nicht abschlagen kannst. Also. Das Thema auszusitzen und in die nächste Wahlperiode zu schieben, das ist eine verpasste Chance für die Repräsentanz von Frauen im Bundestag. Und wir Grünen und Linken bleiben dran und werden unseren Gruppenantrag, der leider von Ihnen nicht mehr unterstützt wird, hier zur Abstimmung stellen. Da können Sie dann Farbe bekennen. Ich sage... Wir Grünen und Linken, ja. Gewöhnt euch schon mal an diese Aussprache. Es ist Zeit für mehr Geschlechtergerechtigkeit und Repräsentanz, auch in diesem Haus. Vielen Dank. Repräsentanz, ja. Was mehr Geschlechtergerechtigkeit, wo ich immer noch zu sagen muss, dieses Wort ist vollkommen noch Käse. Kein Mensch hat da irgendwas bewiesen, dass das irgendwas mit Gerechtigkeit überhaupt zu tun hat. Das ist einfach nur das, wie ihr das nennt. Und ja, mit Gerechtigkeit hat es wenig zu tun. Aber wie macht man denn jetzt den Repräsentanz? Linkes Bein, rechtes Bein oder wie geht das? It's just a jump to the left and then a step to the right. And then a cancel to the right, yeah. With your hands on your hips. wo habe ich denn? Ich suche gerade, ach da. Ja, Grenzgamer, was Spielen bedeutet. Ja, Was bedeutet, dass man ein schlechter Mensch ist? Ja, oder das. Ja. Im Endeffekt bedeutet es das laut diesem Artikel. Weiß nicht, habe ich den eingereicht? Nee, den habe ich eingereicht, aber du hattest ihn, glaube ich, auch gelesen. Und ich dachte, du wolltest vielleicht eher was dazu sagen. Das ist. Das ja, Logo hat schon was. Das ist Flufferei auf jeden Fall hin und her. Ich finde es schon mal lustig, dass sie selber das Wort Gamer in verwenden, Titel haben, weil. Die Überschrift wenn man dann des gleich fragt, Gamers are trash, darf man das sagen. Der viele rangewanzt, ne? Man könnte eigentlich auch sagen, spielen lernen heißt siegen lernen, oder? The Gamers are trash, darf man das sagen? Ja, darf man, Meinungsfreiheit und so, aber dann kann dir auch was entgegengesetzt werden, so von wegen nein. Von etwa 3 Jahre später lese ich, wie Profile in den sozialen Medien davon schreiben, dass der bekannte Twitch-Streamer Montana Black nicht sexistisch sei, nur weil er Frauen auf der Straße mit Grunzlauten und vermutlich einer traurigen Halblatte hinterhergelaufen ist. Profile, die Gamern zuzuordnen sind. Ich denke mir, dieser scheiß Gamer, und das ist nicht das erste Mal, dass mich dieser Gedanke in den letzten Jahren blitzartig überkommen hat, der mir in meinen Mitzwanzigern noch völlig abwegig erschienen wäre. Es gibt vieles, was Gamer machen, das nicht so toll ist. Frauen hassen zum Beispiel. Und generell Mobbing, Rassismus, Geschichtsrevision. Ja, Mensch, ich will halt einen Highscore haben, hallo? Oh Gott, ey. Ja, eben. Diese scheiß Gamer, diese reaktionären Idioten, sage ich einmal in Rage zu einer Freundin und sie widerspricht. Aber nicht alle Gamer seien so. Das könne man doch so nicht sagen. Ich habe ein Déjà-vu und gerate mir selbst gegenüber für einen kurzen Moment in Erklärungsnot. Es stimmt. Das kann man nicht so sagen, denn nicht alle Menschen, die Videospiele spielen, hassen Frauen und als Fremdgelesene und Transpersonen. Offel. Es sind ja auch nicht alle Männer Müll und nicht alle Polizisten Bastarde, oder? Ja. Warum habe ich das Gefühl, dass da jetzt ein Aber kommt? Menschen, die solche vermeintlichen Pauschalurteile verbreiten, nutzen Aufmerksamkeitsmechanismen. Sie wollen strukturelle Probleme aufzeigen. Oftmals sind es Menschen, die selbst unter den Strukturen leiden, weil sie von ihnen benachteiligt werden. Weil die Profiteure der Strukturen es bequemer haben als sie, werden sie nicht gehört, wenn sie nur vorsichtig anklopfen. Frauen zum Beispiel fühlen sich häufig ohnmächtig, wenn sie nach einem sexuellen Übergriff erst einmal beweisen müssen, dass sie nicht doch irgendwie übertreiben, wenn ihnen ein grunzender Twitch-Streamer mit trauriger Halblatte hinterhergelaufen ist. Sie könnten ja erst mal versuchen, ob sich ihre Angst, ihr Ekel und ihre Scham nicht mit ein bisschen Humor und gutem Willen in Luft auflösen. Du bist ein ganz schön ekliger Propagandist-Autor dieses Artikels, weil du behauptest und vermischst hier Sachen, die nichts, aber auch fucking gar nichts miteinander zu tun haben. Also werden sie frustriert und klopfen irgendwann nicht mehr an, sondern hacken die Tür ein wie Jack Nicholson. Dann haben sie die Aufmerksamkeit. Dann hoffen sie, hört man ihnen vielleicht mal zu. Erst ein Mann, dann der Nächste, dann der Bruder, dann der Chef, dann die Politik und vielleicht ändert sich am Ende etwas. So die Hoffnung. Bitte. Ich meine das, weil jeder Einzelne sich aussuchen kann, ob er oder sie ein Gamer sein will. Nicht jeder Mensch, der manchmal oder auch regelmäßig Spiele spielt, ist automatisch ein Gamer. Gamer ist eine Selbstzuschreibung. Wer einer ist, bezeichnet sich selbst so, macht das Hobby zum wichtigen Teil seiner Identität. Und zwar nicht im Sinne einer sozialen Rolle, die sich mit anderen situativ abwechselt, sondern als ein übergeordnetes Bewusstsein. Citation needed. Wo sind deine Quellen? Ein Gamer kann Vater sein, Arbeiter, Freundin und Tochter, aber im Selbstverständnis ist er oder sie jederzeit ein Gamer. Ein Modelleisenbahner kann Vater sein, bla bla bla, aber im Selbstverständnis ist er oder sie jederzeit ein Modelleisenbahner. Ja, das ist aber auch Schwachsinn. Ja, wenn aber ich game, dann bin ich Gamer und wenn ich Vater bin, dann bin ich Vater. Wenn ich die Kinder von der Kindergarten abhole, dann bin ich immer der Vater oder so. Das sind völlig unterschiedliche Dinge. Nee, dann Dinge. Bist du Gamer. Dann, nee. Ja. dann springst du über die anderen Kinder drüber. Und, ich bin immer noch auf Schicht und so. Und wenn ich irgendwie viel game, mit, dann habe ich vielleicht auch Klamotten an. Lust mit Schildkröten, nee. Panzern nach ihnen. Und das kann sich nicht so festschreiben lassen. Und andere Leute sehen das vielleicht auch anders. Sie sehen in dem vielleicht was ganz anderes. Und dann ist ja das eben auch. Ne? Also so einfach geht das nicht. Ja, es ist halt wieder dieses totale bescheuerte Identität, so als ob das irgendwie Identität ist und als ob irgendwie diese Montana Black-Sache, die ja auch irgendwie alle Welt jetzt wieder irgendwie rankarrt, so als ob das irgendwen was aussagen würde, außer über diesen Typen da selber, was er da irgendwie macht. Aber ja. Nee, dann ist er jetzt irgendwie hier der Ambassador of Gaming oder was? Ja, einmal der, das, ne? Und, außerdem, wo alle Leute sich denken, so, ja, das ist ja eine coole Sau, so irgendwie, ich wollte schon immer mal in Urlaub fahren und den ganzen Tag nichts anderes machen, als ja. irgendwelchen wildfremden Leuten hinterher lechzen. Also. Ein wesentlicher Teil der Incel-Bewegung besteht etwa aus Gamern. Ne? Citation needed, ja. Gamer bestimmen die Meme-Kultur auf Imageboards, Citation needed, aus denen Phänomene wie Gamergate hervorgegangen sind, Citation eine Bewegung rechtsextremer Verschwörungstheorien und Gewaltpropaganda. Sag mal, hast du den Arsch offen? Das sind Gamer, die sich auf der Spieleplattform Steam in Nazi-Gruppen tummeln. Nein, das sind Nazis. Und sich dort politisch radikalisieren. Es sind Gamer, die Mobs bilden, um Spielestudios zu canceln, die marginalisierten Menschen und ihren Problemen eine Plattform geben wollen. Citation needed. Es sind auch Gamer, die alle angreifen, die versuchen, das Gaming zu verändern. Das könnte ich mir vorstellen. Beißreflex hier vorhin. Ja, vor allen Dingen definiere verändern. Ne? Also. Ja, definiere verändern, ja. Man wird nicht zum Nazi oder Frauenhasser, weil man Videospiele spielt. Man bringt statistisch betrachtet vielmehr mit hoher Wahrscheinlichkeit bestimmte Vorbedingungen dafür mit, menschenfeindliches und toxisches Verhalten zu zeigen, wenn man sich selbst als ein richtiger Gamer ansieht. Man ist tendenziell weiß, männlich, heterosexuell und oftmals ziemlich wütend. Du bist ein erbärmlicher Lügner. Es ist wirklich traurig. Glaub, das ist ein bisschen Projektion wahrscheinlich. Also, ja, wahrscheinlich haben die so ihre Grenzgamer-Redaktion ist wahrscheinlich so white und ja, so male. Weil solche Leute, die so rumpaulen, das sind meistens die Leute, die weiß, männlich und ziemlich wütend sind. Wer sich selbst dieses Label gibt, sich also der Gruppe der Gamer zuordnet, Gaming als globale Community begreift und sich damit auch von anderen Gruppen unterscheiden möchte, der kauft sich diesen ganzen Scheißdreck ein, den Sexismus, die Xenophobie, die Rückwärtsgewandtheit, die militante Abwehr von Repräsentation ausgegrenzt. Ja, ja, genau. Wer kennt sie nicht? Die... All das sind Gamer. Weißt du, ich glaube, also, Gamer sind... Ich bemühe mich hier schon seit Anfang des Artikels das Dritte Reich rauszulassen, aber das hier ist wirklich, wer sich selbst das Label Bla gibt, der kauft sich das mit ein, ne? Der muss sich dann nicht wundern, wenn wir seine Fenster einschmeißen, ne? Ekelhaft. Weißt du, so, es ist auch totaler Quatsch, weil Gamer sind Gamer, weil sie Videospiele spielen. Und ich kenne keine Videospiel-Reviews, wo es so einen Score gibt regelmäßig für, wie viele Minderheiten und Frauen kann man da hassen. Weißt du, so ja, dieses Spiel, Mario zum Beispiel, hat so einen Frauenhass-Score von so 3. So würde ich ihn nicht empfehlen. Ja, das eine bedingt das andere. Ich meine, jetzt kann ich von den Spielen her, aber so von den Leuten her, wenn ich jetzt an diese letzte Geschichte mit dem Montana Black denke, dass er irgendwie eine Frau fotografiert hat, und alle haben sich aufgeregt. Also man kann sich natürlich überlegen, ob man das macht und dann irgendwie damit kokettiert oder die Leute ärgert. Aber man kann auch eben sich überlegen, ob man sich ärgern lässt von so einer Pillepalle. So. Und wenn da irgendwie tausende von Frauen drauf steil gehen auf Twitter, ja, dann ist das eben die nötige Aufmerksamkeit, die er damit bewirkt hat, die er eben auch bewirken wollte. Das ist auch wirklich ein bisschen lächerlich. Also da so drauf einzusteigen jetzt ja, mal. Das ist mehr als so ein Kinderkampf. Das macht er doch auch nur, weil er weiß, dass die Leute drauf einsteigen. So, ne? Keine oder Ahnung, darüber kann man nur mutmaßen. Ich will das gar nicht für unmöglich erklären, dass er ja, zumindest ist es nicht förderlich, dass jeder einfach nur ein bisschen dumm ist, der Typ. Verstehst du? Aber man kann die Leute auch einfach mal dumm sein lassen. Man muss da nicht immer, man muss nicht immer den Kulturkampf rausholen. Aber das ist ja auch bei diesen Leuten sowieso das Ding. Die sind ja sowieso die ganze Zeit der Meinung, dass man da irgendwie rumprügeln muss. Und das ist nur wieder ein Ziel, was auf ihrem Radar da aufgetaucht ist, wo sie in ihrem kleinen Kulturkampfpanzer hocken und jetzt mal wieder was gesehen haben, wo sie dann abschießen müssen. Weil, sie brauchen ja nicht davon ausgehen, dass das weniger wird, wenn sie sich so aufregen. Im Gegenteil. Das wird weil nur sich mehr, da einer aus dem Schützengraben raus seine Birne rausgestreckt hat, muss dann da halt gegengeschossen werden. Das ist sowas, ist für mich solche Artikel hier. Nichts anderes. Ja. Also. Die sind von der Qualität halt so, weil sie halt schlechter Qualität argumentativ sind, ist so ein non sequitur, nicht zusammenhängend, einfach zwei Sachen irgendwie verbunden. Du kannst alles mit allem über irgendwas verbinden, wenn du möchtest. Klar, heißt nicht, dass es realitätsnah ist, heißt nicht, dass es wahr ist, heißt nicht, dass du halt irgendwie recht hast mit dem, was du hast, nur weil du eine Position vertrittst und eine Logik halt hast. Die ist halt fehlerhaft, weißt du? Das ist halt Quatsch. So. Okay, wollen wir zum nächsten oder wolltest du noch ja, was komm. Sagen dazu? Ja, ja, wird eh nicht besser. Okay. Also. Ja, und ändert nichts und so. Man kann aber sich auch als man kann, wenn man Spiele spielt, sich für die gute Seite entscheiden und dafür gegen die Gamer kämpfen und dann ist man ein toller Typ. Tolle Wurst. Hier in Frankfurt ist eine junge Frau aus ihrem Haus gekommen und hat eine Anti-Israel-Demonstration gesehen von Palästinensern und dann ist sie in ihre Wohnung zurückgegangen, hat eine israelische Fahne geholt und hat sie da geschwenkt. Das Traurige ist, dass dann ein Polizist ankam, ihre Personalien aufgenommen hat und ihr nahegelegt hat, den Platz zu verlassen, weil ihr Auftritt die jungen Muslime provoziere. Und als sie wissen wollte, warum sie in Frankfurt ihre Israel-Fahne nicht zeigen dürfte, antwortete der Beamte mit "Because I don't like it." Jetzt weiß ich nicht, welcher Nationalität oder Herkunft dieser Beamte war. Ich will nicht irgendwie... Das ist nebensächlich. Der wichtige, entscheidende Punkt ist die Weltanschauung. Deutscher sein und trotzdem Muslim sein. Also wenn deine Weltanschauung halt einen Bias hat für das da, dann hast du halt einen Bias dafür. Ich verstehe schon, was du meinst. Ja, aber. Die Frau hat sich dann zurückgezogen, wie das der Polizist gesagt hat. Wenige Tage später flatterte ihr ein Schriftstück ins Haus, eine polizeiliche Vorladung der Kriminaldirektion wegen Beleidigung. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, was soll das? Warum dulden wir auf der einen Seite eine eine Demonstration von Menschen, die Israelis ins Meer treten wollen und verfolgen dann jemanden, der sich zu Israel bekennt. Das will mir nicht einleuchten. Also ich verstehe erstmal so, dass da, wenn man das jetzt vielleicht mal mit einem Beispiel nimmt, wenn irgendwie eine linke Demo ist und dann kommt irgendwie einer mit einer Nazi-Flagge oder so, dann ist das natürlich entsprechend aufstachelnd und so wird das hier auch gewirkt haben. Eventuell. Ja, nur eine Israel-Fahne ist halt schlecht mit einer Nazi-Fahne. Das ist natürlich richtig. Das wollte ich jetzt auch gar nicht machen, darum ging es mir ja nicht. Nur, dass eben die Provokation, die dahinter steckt, doch eine ähnliche vielleicht ist. Ne? Und das vielleicht eigentlich auch nur deswegen so sein kann, dass das irgendwie negativ gesehen wird. Finde ich aber auch nicht unbedingt verfolgungswürdig, so von der Polizei her. Ne? Nee, also schon gar nicht irgendwie, dass man dann noch versucht, der Frau Schwierigkeiten zu machen. Das ist. Ja, aber normalerweise auch derjenige, der da mit so einer Nazi-Flagge in einer linken Demo auftaucht, der ist ja auch irgendwie mutig und meistens überlebt er das auch. Also kriegt er irgendwie auf den Backen wenigstens. Ne? Ja, ich wollte nochmal zeigen, dass auch hier männliche Politiker schlimme Morddrohungen und Beleidigungen erhalten. Und der Söder liest sie vor hier in so einem Video. Ich weiß nicht, ob ihr das gucken könnt, aber es steht ja sicher auch einiges im Text. Ich habe das nur mal so überflogen, weil ich auch auf die Dinge gespannt war. Trotz Anfeindung bleiben wir stark. Ja. Jetzt ist Schluss, dieser größenwahnsinnige Psychopath muss unbedingt schnellstmöglich am nächsten Baum aufgehängt werden. Ja, sowas haben sie von den Frauen noch nicht gezeigt. Zitiert Söder mit Lesebrille ein, gegen ihn gerichtete Botschaft, ja. Du stinkende Judensau, du hast es vergast. Oh mein Gott, wenn das jetzt einer ausschneidet. Ja, ich hoffe nur, dass das nicht so nach dem Motto wieder war, hier sind jetzt die Beispiele und das ist jetzt der Grund, warum wir verbieten müssen, dass die Leute, keine Ahnung, irgendjemanden Drecksfotze nennen oder so, was eine komplett andere Sache ist, als jetzt ist Schluss, der großen wahnsinnige Psychopath muss unbedingt schnellstmöglich, also das, sowas hier ist eine Bedrohung, das geht nicht. Ja, genau. Das ist nicht einfach so. Nur eine Beleidigung oder so. Ja. Ja, also das ist auch noch eventuell ein bisschen härter eben als bei den, ja. Bei den Frauen, wo wir das in den letzten Zeiten immer vorgeführt bekommen haben. Ja, das war nicht von Price, aber der ist noch nicht da, oder? Also ich sehe sein Logo. Ich habe es hinbekommen. Ja, da ist er. Ja, okay. Hier geht es um den Fall Breonna Taylor. Breonna Taylor ist ja auch ein Fall in Amerika, der hochstilisiert wurde im Rahmen dieses ganzen Black Lives Matters Movement. Ja, das Archiv, das spackt gerade ein bisschen rum, habe ich den Eindruck. Aber ja. Wenn man es mal zwischenzeitlich sieht, das ist im Endeffekt ein Auszug aus der Ermittlungsakte und aus der Fallakte zu Breonna Taylor von der Polizei. Das wurde an eine amerikanische Nachrichtenagentur geleakt quasi. Ja, erstmal zum Fall selber. Vielleicht in Amerika hat das natürlich eine größere Rolle gespielt als hier, aber da das ja auch so eine Ikone ist, würde ich die ganz gerne so ein bisschen debunken, weil es ist ein tragischer Fall, dass die Dame gestorben ist, aber die Umstände waren schon sehr, ja, außergewöhnlich. Im Endeffekt ist es so gewesen, die Dame war bei ihrem Freund, hat dort übernachtet und der Freund war in keinerlei kriminelle Sachen involviert, hatte mit überhaupt gar nichts, irgendwas zu tun, war vor kurzem mit ihr zusammengekommen und allerdings hat sie sich vorher in einem sehr kriminellen Umfeld bewegt. Ihr Ex-Freund ist halt ein einschlägig bekannter Krimineller gewesen. Sie hat ihn auch über Jahre durch seine kriminelle, ja, wie soll man sagen, durch seinen kriminellen Lebenswandel beteiligt. Das kann man in der Akte schön nachlesen, wie sie halt jedes Mal immer wieder zur Polizei gegangen ist und halt die Kaution für ihn gestellt hat, wenn er mal wieder verhaftet wurde. Und ja, andere Sachen, Observationsberichte, wie quasi sie ihn zu irgendwelchen Orten gefahren hat, wo er wohl irgendwelche illegalen Sachen gemacht hat oder dass er halt Drogen bei ihr in der Wohnung gelagert hat und andere Sachen. Und also im Endeffekt muss man sagen, die ganze Ermittlung ging gegen ihren Ex-Freund, aber die Dame war schon im Fokus der Ermittler nicht als helfende Person. Also sie wurde selber nie angeklagt, aber es wurde halt immer vermutet, okay, bei der Dame ist vielleicht noch was zu finden, was wir halt als Beweismittel verwenden können gegen den Jamarcus Glover, das war der Ex-Freund. Ja, und so ist es jetzt gewesen, dass in der Nacht drei Polizeibeamte zur Wohnung, in die Wohnung quasi eingedrungen sind, keine Polizeiuniform hatten. Der neue Freund dachte, es wäre der Ex-Freund von ihr, dieser Jamarcus Glover, weil er kannte den auch. Der wusste, das ist ein schlimmer Finger. Die hatten auch vorher schon ein bisschen Stress, sage ich jetzt einmal. Und das war, ja, wo dann halt im Endeffekt ein paar Leute in die Wohnung gestürmt sind und angefangen haben loszuballern, dachte er, das wäre die Person, hat natürlich zurückgeschossen. Das hat den Schusswechsel beziehungsweise die sind in die Wohnung eingedrungen und er hat angefangen zu schießen und die Polizisten haben das Feuer erwidert. Und bei dieser Feuererwiderung ist halt die Dame gestorben. So, und das ist, und einer der drei Polizisten hat dann noch was ganz Dummes gemacht, und zwar ist er aus dem Haus rausgegangen und hat quasi von außerhalb noch in die Wohnung blind reingeschossen und hat dabei dann sogar in Wohnungen von anderen Leuten reingeschossen. So. Der ist im Endeffekt auch der Einzige, der jetzt eine Anklage bekommen hat wegen dieser ganzen Angelegenheit. Natürlich wurde der Kopf von den Polizisten gefordert, dass die so schnell wie möglich am besten aufgeknüpft werden sollen. Ja, das ist ja das Black Lives Matter Metier so ein bisschen. Und ja, die sind halt nicht mal angeklagt worden. Daraufhin gab es wieder leichte Demonstrationen. Allerdings ist das jetzt schon wieder abgeflacht und die Breonna Taylor lebt jetzt halt quasi weiter als Ikone von Black Lives Matter, als ein weiterer Fall von Polizeibrutalität und Gewalt. Also es ist wirklich eine tragische Geschichte. Ja, oder Polizistenangst, ne? Kann man vielleicht auch so interpretieren. Ja, also es ist wirklich eine tragische Geschichte und es sind einige Sachen schiefgelaufen. Ja, vor allem der dritte Polizist, was der sich dabei gedacht hat, das ist schon eine sehr seltsame Angelegenheit. Aber naja, die Polizei ist halt auch etwas übervorsichtig gewesen, weil wie man hier in den Akten auch sehen kann, da kann man immer wieder mal lesen, okay, jetzt ist der wieder festgenommen worden mit drei anderen Leuten, es wurden 10 Feuerwaffen konfisziert, 3 davon waren gestohlen, 200 Gramm Kokain etc. pp. So, ja, also schon nicht kleine Verhältnisse und die Polizei ist da ein bisschen trigger-happy gewesen vielleicht, also der dritte Polizist auf jeden Fall, die beiden anderen Polizisten sind sogar nicht direkt in die Wohnung eingedrungen, sondern haben erst an die Tür geklopft, was sie nicht hätten müssen. Ja, sie hatten einen sogenannten No-Knock-Warrant, das heißt, sie hätten einfach die Wohnung stürmen können. Tragische Angelegenheit. Und wie gesagt, hochstilisiert wieder als Futter, um die Flamme des Hasses weiter zu schüren. Und ja, vielleicht kann man die ganze Story jetzt so mit ein bisschen mehr Gelassenheit betrachten. Ja. Das hier ist ein Verlag, der Kinderbücher verlegt. Zuckersüße Bücher vom Zuckersüß Verlag. Und scheint hier ganz neu zu sein. Unter anderem gibt es hier das Buch vom Antirassismus. Sei ein ganzer Kerl, liebe deinen Körper. Kinderbücher. Mhm. Ein Junge wie du? Ja, genau, ein Junge wie du, ja. Ein Mädchen wie du, das Mädchen mit dem Motorrad, Häschen tröstet, Männer weinen. Ja, und das Buch des Antirassismus ist wohl eine Übersetzung aus dem Englischen. Mhm. Und, fucking Angela Davis. Ernsthaft? Ein Zitat von Angela Davis? In einer rassistischen Gesellschaft reicht es nicht aus, nicht rassistisch zu sein. Wir müssen antirassistisch sein. Was ist denn das, für Kinder, Alter? Für Kinder, wohlgemerkt. Mhm. Was ist Rassismus? Wo kommt er her? Das hat Kinder nicht zu interessieren. Warum existierte er? Warum macht er ein Kinderbuch? In diesem außergewöhnlichen Buch für junge Erwachsene, okay. Leserinnen und Leser, 20 Kapitel, Übungen durch die Kapitel und Übungen durch die Geschichte des Rassismus. Erklärt Hintergründe, ja, erklärt ihre Ideologie und Missverständnisse und gibt Werkzeuge in die Hand. Werkzeuge, um eine Gesellschaft frei von Rassismus, Ausgrenzung und Hass zu bauen. Baue die Gesellschaft. Werkzeug ist gut. das weißt du, zieht die so, Männer an. So diese ganzen Leute, die so dystopische Romane geschrieben haben, die man so alle kennt, so Fahrenheit und 1984 und was weiß ich noch alles, so die Leute hätten sich gar nicht vorstellen können, dass die Leute halt freiwillig dahin gehen und sowas machen. Ja, bei Fahrenheit 451, da hieß es da, also von wegen, die Leute wollten halt einfach nicht mehr sich schlecht fühlen, deswegen haben sie das freiwillig mit. Das ist halt sauschädlich, Mann. Alter, nee. Ersetzt doch einfach diesen Kampf gegen Rassismus mit, keine Ahnung, irgendwas Religiösem oder sonst wie. Erklärt Sprache, Werkzeuge und Handlungen, um Rassismus zu stoppen. Für 10- bis 17-Jährige. Ja, man muss sie halt früh schon anfangen, weißt du, so da reinzupacken. Stellt die Konzepte Rassismus, Ethnie und soziale Identität vor. Ist das von der IB geschrieben oder was? Vor allem das Lustige ist halt ja, weißt du, so du aktivierst in die Konzepte zu Rassismus, Ethnie und sozialer Identität bei den Jungs, bei den Mädels, bei den Kindern. Und dann hast du aber schon die Grundlage gelegt für weitere freiwillige Erkundung. Also eigentlich müsste dieses Buch hingehen und sagen, nicht nur informieren wir dich über unsere Seite der Ideologie, wir vernichten dir auch das Interesse daran, dich weiterzuentwickeln zu den Themen. Denn was ist, wenn dein Kind sagt, hey, ich finde es mal interessant, mir die Kriminalstatistik anzuschauen zu Ethnien. Oh, wow, cool. Interessant. Nee, das darf ja natürlich nicht passieren, ne? Das ist Anti-Aufklärungsbücher. Das kann doch nicht sein. Sie ist wahrscheinlich die Autorin, würde ich mal tippen. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber die hat auch sehr viel zu entlernen, weißt du? So, das Weiße, die sich dann dafür schämen, weiß zu sein, Alter, das ist einfach so ein Schuldkult. In religiösen Zeiten wäre das dieses Ding von, ja, wir sind hier so Erbsünde, ne, haben wir halt und müssen sie entlernen, müssen uns vor der Sünde reinigen. Komm zu mir, lies mein Buch. Alter, sei doch still mit deinem Quatsch, ey. Kommen wir nun zum Rechtsextremismus. Ja. Ich kriege immer Stress, dass ich die Maske mitnehme. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Geht das so? Oder mache ich es? Oh, mein Gott, legen Sie doch hier drauf. Dürfen Sie nicht? Gut. Also, meine Damen und Herren, es hat ja da eine Berichterstattung gegeben und dann gab es Nachfragen. Und dann haben wir gesagt, es ist am besten, wenn wir Ihnen jetzt die Fragen soweit wie möglich beantworten. Ich sage nochmal hinzu, soweit wie möglich, weil das bei dem Thema, genau wie bei anderen Themen in der Vergangenheit, auch nicht immer abschließend alles beantwortet werden kann. Ich habe im Innenausschuss, letzte Sitzung, 24. September, ja Bericht erstattet zu rechtsextremen Verdachtsfällen in der Polizei, habe da die Öffentlichkeit und die Abgeordneten informiert, auch darüber, dass es gegen 4 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ministeriums Disziplinarverfahren gibt, die eingeleitet worden sind. Und dazu jetzt eben noch einige zusätzliche Informationen. Bei diesen 4 Personen handelt es sich um Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter, die an verschiedenen Stellen im Innenministerium eingesetzt wurden. 3 von ihnen gehörten zur Observationsgruppe des Verfassungsschutzes. Eine Person war Verwaltungssachbearbeiterin in der Polizeiabteilung. Dabei handelt es sich um 3 Polizeibeamte und einen Verwaltungsbeamten, alle im gehobenen Dienst. Zwischen Ende November 2018 und Mitte Januar 2019 wurden in einer Chatgruppe der Observationsgruppe mehrere Videos mit fremden bzw. islamfeindlichen Konnotationen geteilt. Und in den Videos werden Muslime pauschal als Bedrohung dargestellt, und es wird das Motiv einer drohenden muslimischen Umerziehung der Bevölkerung bedient. Das ist das in rechtsextremistischen Szenen häufig geäußerte und genutzte Bild. Ja, durch Moment. Hinweise aus dem Kollegenkreis. Drei Viertel der jungen Schüler in Frankfurt und anderen vergleichbaren Großstädten haben Migrationshintergrund. Da ist es keine Spinnerei mehr, sich Gedanken darum zu machen, wie sich eine Demokratie gegen die Vereinnahmung durch Demografie wehren. Außerdem, die kommen aus der Observationsgruppe vom Verfassungsschutz. Und die teilen solche Inhalte. Und das liegt dann daran, weil die Rechten denen das erzählt haben, dass das total gefährlich alles ist. Und das ist alles. Was ich auch immer interessant finde bei diesen rechtsextremen Verdachtsfällen, wir sehen nie Nachrichten, wir sehen nie Chatverläufe, wir sehen nie Zitate. Wir kriegen immer nur erzählt, ja, haha, da gab's was. Ob da vielleicht einfach nur jemand irgendwie ein Video geteilt hat, was ich auch teilen würde, weil es halt der Realität entspricht, das Weltraumaffen-Stream oder so andere parallele Veranstaltungen. Also von innen wurden diese Aktivitäten der Leitung des Verfassungsschutzes und dann auch des Innenministeriums Ende November 2019 bekannt. Und daraufhin wurden unverzüglich Disziplinarverfahren eingeleitet. Darüber hinaus waren im Fall des Verwaltungsbeamten im Amt dann im April 2019 Facebook-Kontakte festzustellen, auch zu Personen aus der rechtsextremistischen Szene. In manchen Aussagen und Kommentaren auf Facebook lassen sich Zweifel an der Achtung. Was ist ein Facebook-Kontakt? Ist das ein Like oder eine Antwort oder Folgen oder was? Sprich dich aus, Reul. Der Menschenwürde und dem Rechtsstaatsprinzip erkennen. Eines der vier Verfahren wurde bereits mit einer Disziplinarmaßnahme abgeschlossen. Die anderen drei laufen noch. Und parallel zu den Disziplinarverfahren wurden personalrechtliche Maßnahmen ergriffen. Eine Person arbeitet nur noch im Innendienst ohne Führungsaufgaben. Eine andere Person wurde in ein anderes Referat innerhalb der Abteilung umgesetzt. Die dritte Person wurde in eine andere Abteilung innerhalb des Innenministeriums umgesetzt. Und der vierte Fall, da wurde das Verbot des Führens der Dienstgeschäfte ausgesprochen. Das betroffene Team im Verfassungsschutz wurde aufgelöst und das Führungspersonal ausgewechselt. Und das betroffene Team, ja. In welchem Bereich war das denn tätig, das betroffene Team? Das war, glaube ich, das Team Rechtsstaat. Das war bestimmt das Team Linksextremismus. Keine Ahnung, ey. Und damit ist das klar, jede Form der Verbreitung fremden und islamfeindlicher Äußerungen ist inakzeptabel und wird bei uns nicht geduldet. Jesuit Charlie, ja, Herr Reul. Jesuit Charlie. Das halte ich auf jeden Fall für brandgefährlich. Viel, viel gefährlicher als alles, was da in diesen Gruppen gestanden haben kann. Also, was für eine Ansage. So, wenn ihr Sicherheitsbehörden seid in Nordrhein-Westfalen und irgendwas da verteilt, was irgendwie Muslime schlecht aussehen lässt, dann versetzen bei euch und Disziplinarmaßnahmen und was weiß ich nicht was. Ja, vor allem versetzen in andere Referate, bla. Da ist nicht eine richtige Strafe bei rausgekommen, sehe ich das richtig? Also bis auf den der Verbot der Führung der Amtsgeschäfte, weiß nicht genau, was das dann bedeutet, aber ansonsten scheint es bei keinem dafür gereicht haben, um ihn rauszuwerfen. Ja, wobei Verbeamtung auf Lebenszeit, da muss, glaube ich, auch schon ein bisschen was passieren. Die verliert man ja nicht so einfach. Es sei denn, man ist der Mann von Frau Giffey. Und jedem einzelnen Fall, da wiederhole ich mich, aber das gilt in dem Fall auch, jedem einzelnen dieser Fälle wird in aller Konsequenz nachgegangen. Und dennoch muss man auch erwähnen, im Falle der Chatgruppe der Beamtinnen und Beamten des Innenministeriums handelt es sich um Inhalte, die weit von dem entfernt sind, was wir in der Chatgruppe der Polizisten aus Mülheim gesehen haben. Sie erinnern sich noch vielleicht daran, wie wir das klassifiziert haben. Das ist ja alles schwierig, kann man gar nicht erklären, aber es gibt halt doch noch Unterschiede. Und daher wurden... Das ist wirklich schon schwer, der Roll. Oh, kann man gar nicht erklären, ja. Kann man gar nicht erklären, aber liebe Bundesbürger, Islam nicht mögen Haram. Da irgendeine Gefahr zu sehen, wenn die Leute zu viel Macht kriegen in diesem Land und hier die Regeln verändern, so wie sie sich das vorstellen. Auf jeden Fall Rechtsextremismus, nichts anderes. Ja, also brandgefährlich, würde ich sagen. Solche Maßnahmen hier. Ja, es wurde ja auch so eine Untersuchung angestellt, was die Zahlen halt angeht, was die Fälle angeht. Und es gab seit sehen. So ein paar Dutzend Fälle vielleicht, so, also von dem Bericht, den ich gesehen habe von der Welt, da ging es darum, von über 1000 Interaktionen gab es 24 rechtsextremistische Fälle und 20 rassistisch motivierte Fälle. So, und das sind von all den gesamten Polizisten da, die tätig waren, die untersucht wurden, sind es 0,083%. So, die sich halt rechtsextremistisch irgendwie in solchen Gruppen aufhalten und irgendwie geäußert haben, und es kam dann zu einem wirklichen Fall so. Also das ist bei weitem nicht ein systemisches Ding, darum geht es mir auch noch. Es ist gut, dass es untersucht wird, gut, dass es Konsequenzen gibt. Also nee, warum ist nicht das überhaupt gut, dass es Konsequenzen gibt? Also das wäre gut, wenn sie sagen würden, genau was da passiert ist, und nicht, ja, das kann man schwer beschreiben. Das ist Wahnsinn, ist das, was das für Signale aussendet. Also ja, ich verstehe schon, was du meinst. Ich stimme dir auch zu. Diese Scheiße, ja, ist geeignet, um Rechtsextremisten zu bauen. Ja, ja, diese, ja, Kacke. Ja, ja. Den Leuten, ja, sagen so, ja, auch übrigens, das kannst du hier nicht machen, hier im Rechtsstaat irgendwie dich davor fürchten, dass der Einfluss vom Islam in schlechten Bahnen irgendwie zunimmt. Das geht hier nicht. Das ist hier nicht erlaubt. Ja, genau. Ja, ja. Dann das sagt man den Leuten ja praktisch so, ja, dann sieh mal zu, dass du hier außerhalb vom Rechtsstaat das irgendwie weiterverfolgen kannst. Weil, genau, mit ihm geht's ja nicht. Ja, also, aber ich würde dir sogar nicht nur zustimmen, sondern noch weitergehen und sagen, dass der Grund, warum Leute sich überhaupt in solchen Gedankengängen dann reinleben, ist halt einfach, weil sie Realität halt von ihren Einsätzen sehen und verstehen, was denn jetzt der Unterschied ist zwischen einer No-Go-Area, wo man jetzt hingehen muss und dort arbeiten muss, und wie schwer das ist, und zwischen dem Bild, was die Gesellschaft erstellt, davon, dass wir ja die Muslime ja so toll finden, dass wir sie so lieben, weißt du? So, und das sorgt dafür, dass auf der einen Seite darfst du nicht drüber reden, was du da siehst, und auf der anderen Seite, ja, musst du es irgendwie verarbeiten, also lässt du es in deinem Kreis halt eben raus, und so entstehen diese Gruppen, und diesen Leuten müsste man dann eben helfen, drüber zu reden. Auch nur disziplinarrechtlich verfolgt, eine strafrechtliche Relevanz liegt hier nicht vor. Das war über... Ja, geil, ne? Da hat er es auch nochmal gesagt, es ist nicht strafrechtlich relevant, aber er möchte es in der Polizei halt nicht haben. Das oder ein Verfassungsschutz. Oder was? Nicht nur die Entscheidung unseres Hauses, sondern das haben wir natürlich bei der Staatsanwaltschaft gegenchecken lassen, bevor wir diesen Weg gegangen sind. Also es gab keine Möglichkeit, strafrechtliche Möglichkeiten zu ergreifen. Dann haben wir die Möglichkeiten ergriffen, die uns zur Verfügung stehen. Ja, welches Disziplinarvergehen sollen sie jetzt gemacht haben? Falschdenk. Ja. Nochmal ganz grundsätzlich, wir gehen jedem Hinweis nach. Gerade im Bereich des Verfassungsschutzes gibt es auch nur den Verdacht, dass einer hier nicht sauber ist, dann werden wir uns darum intensiv kümmern. Ich habe den Verdacht, dass hier einer nicht sauber ist, nämlich du. Deshalb sind diese Fälle, obwohl sie keine strafrechtliche Relevanz haben und auch nicht vergleichbar sind mit denen in Mülheim, trotzdem sind das keine Bagatellen und sie sind nicht akzeptabel. Wir nehmen das hier sehr ernst und haben hier auch einen klaren, radikalen Schnitt gemacht. Wir werden das auch weitermachen. Wir dulden keine rechten Umtriebe. Und wer gegen Flüchtlinge, wer gegen Ausländer, gegen Juden wettert, fliegt raus. Das ist klar. Weißt du, sag doch einfach, wer gegen Menschen wettert, der fliegt raus. Das ist nicht professionell, du fliegst raus, wenn du gegen Menschen wetterst. Nein, weil trotz aller dagegen sprechender Punkte sind alte weiße Männer auch noch Menschen. Deswegen können wir das nicht so verallgemeinern. Ja. Als ich gesagt habe, ich finde es gut, dass überhaupt was unternommen wird, also dass es Mechanismen gibt dazu, dass man sich darum bemüht, sowas halt sauber zu halten, ja, das ist das Einzige, was ich positiv sehe, dass man das hier in dem Fall so drauf reagiert, und was hier alles kritisiert wurde, dem stimme ich absolut zu. Es ist halt einfach nur, du kannst nicht sagen, ja, die Polizei hat ein Rassismusproblem, wenn die Untersuchungen aufgemacht werden und es seit 2017 nur so 100 Fälle gab. Ja, das ist ja das, wo man das festmacht. Also wenn er jetzt sozusagen die Grenze runterzieht, dass schon Wettern verboten ist und nicht nur Hetze, ja, dann ist es dann eben auch schon nicht mehr akzeptabel oder so. Ne? Ja, Wettern, Hetze, was weiß ich, das würden die ja auch wahrscheinlich ja. Ja, das war ja nur, warum man das Wort verbieten hat, warum man jetzt nicht gesagt hat, wir gehen ich weiß auch Hetze nicht, vor, weil es ist keine Hetze wahrscheinlich hier, machen, ne? Ich würde mich ja auch mal fragen, wo er jetzt die Juden dahergezogen hat, weil damit hat er auf jeden Fall nicht angefangen. Angefangen hat er mit Islam. Und das ist jetzt ein Ablenkungsmanöver oder was? Nee, oder vielleicht eine Ergänzung von dem Material, was er generell gesehen hat, weißt du, so. Ja, ich meine so. Man weiß ja nicht gegen jeden, was sagen wir so. Ja, es gibt halt viele, es gibt ja viele Überschneidungen, so, weißt du, es gibt auch Leute, ja, die halt eben Muslime hassen, nicht weil sie religiös und gefährlich sind, sondern weil sie halt einfach, ja, Muslime hassen, so, weißt du, ausländersmäßig. Deswegen, ja. Ja, das mag gut sein, aber dann frage ich mich an der Stelle dann wieder, wie können die dann überhaupt im Verfassungsschutz dann noch weiter sein? Also, naja, dann weiß ich wieder nicht, was das mit dem Disziplinarverfahren dann irgendwie nur soll. Ja, ja, das ist halt wiederum auch nur so zur Schaustellung, so irgendwie zum Trocknen aufhängen, so. Ja. Einer Teil, nun hat sich Ereignisse überschlagen, sicher. Sie erinnern sich, dass ich darum gebeten habe, alle Polizistinnen und Polizisten, 50.000 Briefe verschickt an jeden Einzelnen, oder Mails genauer gesagt, habe ich ja gebeten, dass sie mit ihnen Briefe an jeden Einzelnen. Spam, spam, spam. Bist du Nazi und jetzt? Gesagt, und jetzt? Dass wir zum Zeitpunkt des Innenausschusses 16 solcher Meldungen hatten. Mittlerweile haben wir 29 solcher Meldungen. Ich lege Wert auf das Wort Meldungen, weil die natürlich total verschieden sind und wie ich die überhaupt noch nicht bewerten kann, ob überhaupt an jedem dieser Fälle irgendwas dran ist. 50.000 Briefe für 16 Meldungen mehr. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen. Ja, ich spreche aber doch für den inneren Reinigungsprozess, dass da irgendwie auch Leute sind, die ja, das dann nach vorne bringen. Ja, spricht vielleicht auch für Denunziantentum, wer weiß. Oder so. Ja, oder einfach übervorsichtig und alles auf die Goldwaage legen. Weil ich möchte an der Stelle jetzt nochmal sagen, das, was die sich da zu Schulden kommen haben lassen, hatte ja so gesehen überhaupt nichts mit ihrem Dienst zu tun. Ja, es ist ja nicht so, dass sie da irgendwelche Daten aus irgendwelchen Datenbanken irgendwelchen anderen Leuten zur Verfügung gestellt haben oder quasi ihren Beruf missbraucht haben für irgendwas. Deswegen wäre da eine Beendigung des Beamtenverhältnisses ja auch ein bisschen übertrieben, obwohl das einige fordern würden. Und ja, ich finde, die Strafen, die Versetzungen und sowas, das gibt vielleicht einen Knick in dem Beförderungsweg von den ganzen anderen. Und auch die das Verbot der Dienstausübung, das ist, ich weiß nicht so ganz genau, wie ich das bewerten soll, wenn ich es richtig verstanden habe, heißt das, dass man 3 Monate vom Dienst suspendiert wird und dann passiert entweder nichts oder dann kommt ein Disziplinarverfahren. Und bei den Disziplinarverfahren von den anderen ist herausgekommen, dass sie versetzt wurden. Also harte Strafen waren es nicht, aber es war quasi ein Schlag auf die Finger für eine Kleinigkeit und naja, das sorgt auf jeden Fall, es wird vielleicht jetzt nicht unbedingt Denunziantentum erzeugen, aber es sorgt, denke ich mal, auf jeden Fall nicht mehr für eine lockere Gesprächsatmosphäre zwischen den Kollegen. Ja, die erste Telegram-Gruppe da wurde auch überhaupt nur gefunden bei einer Routineuntersuchung, bei der jemand in Telegram so die Gruppe entdeckt hat. Da waren da so irgendwie 20 Leute drin. Also auch da, die Leute haben sich nichts dabei gedacht, haben sich frei unterhalten und jetzt fühlen sie sich halt beobachtet, was Paranoia halt erhöht, was den Stress auf die Beamten erhöht, was halt irgendwie... Es kann ein echter Hinweis sein, es kann ein Beweis sein, es kann eine Vermutung, klar. Also es sind 29 Meldungen. Ich bin für jeden einzelnen dieser Meldungen dankbar, will ich in aller Klarheit sagen, weil darum habe ich gebeten und ich bedanke mich auch bei den Polizistinnen und Polizisten, oder auch anderen Menschen, die das gemacht haben. Ein Hinweis hat jetzt gestern, genauer gesagt dann heute Morgen, zu einem Vorgang geführt, über den ich noch berichten kann. Das ist Bielefeld. Darüber hat ja das Polizeipräsidium Bielefeld schon selber informiert. Deswegen kann ich das auch kurz machen. Hier in Bielefeld ist ein Hauptkommissar suspendiert worden, weil er verdächtigt wird, rechtsextremistische Propaganda in einer privaten Chatgruppe veröffentlicht zu haben. Hier müssen wir die Ermittlungen abwarten, die aus Neutralitätsgründen nicht Bielefeld führt, sondern das Polizeipräsidium Münster. Also irgendwie stört mich das Wort bekannt graben. Irgendwie stört mich das Wort private dran. Private Chatgruppe. Ist das jetzt öffentlich und da kann man irgendwie dann reingucken oder so? Oder ist es eben privat? Und irgendwie aus dem privaten Kreis scheiße ich doch jetzt keinen. Der Chatgruppe in Mülheim deutlich gemacht. Je genauer man hinsieht, umso mehr Fälle werden ans Tageslicht kommen. Und die Menschen in der Polizei ja auch ermuntert, das zu melden. Und hier gibt es wieder einen solchen Fall, bei dem wir bisher nur wissen, den einen Mann gibt, der hatte eine Chatgruppe, die er bedient hat. Und der hat selber eine Reihe von Inhalten in diesen Chat reingepostet, die nicht akzeptabel sind. Daraufhin ist er dann suspendiert worden. Es sind auch die entsprechenden Maßnahmen ergriffen worden. die dafür notwendig sind, also wie in Mülheim. Und dem werden wir jetzt nachgehen. Was dann noch danach folgt, kann ich heute nicht beantworten. Ja, es wäre auf jeden Fall schön und ich werde das jetzt auch abbrechen hier an der Stelle, wenn man da mal konkret sagen würde, was irgendwie Phase ist. Weil ansonsten muss man diese ganzen Lücken nämlich füllen und ich fülle die mittlerweile mit Sachen, die nicht unbedingt rechtsextrem sind. Aber das kann natürlich alles sein. Und auch mir zuzuzwinkern, Reul. Das ich eine Spur. Ich hätte mir auch gewünscht, dass es eine Möglichkeit gibt, öffentlich so ein Archiv davon zu sehen, was die Leute sich da zugeschickt haben, damit ich das mal sehen kann und verstehen kann, wie es transparent bei der Polizei vor sich geht, in einigen Ecken. So, das wäre auch gut, aber egal. Ja, apropos Vermischung von irgendwelchen Dingen. Diese wunderbare ProSieben-Doku, die am Montag jetzt gelaufen ist, da hatten wir letzte Woche schon mal kurz drüber geredet, als es angekündigt war. Und es war ja, wir hatten ja gesagt, dass, also erstmal darauf einzugehen, auf diese Veranstaltung im Bundestag, von der da geredet wurde, weil der extreme Inhalte irgendwie geteilt worden waren, wo wir eigentlich davon ausgegangen waren, Ebel und ich, dass damit diese Veranstaltung gemeint ist, bei der wir damals auch waren, diese Medienkongress, aber tatsächlich meinten die dann nochmal eine andere Veranstaltung, wobei sie da von diesen Medientagungen da auch Sachen gezeigt hatten, aber das waren nur irgendwelche YouTube-Ausschnitte von diesem einen Heini da von PI News. Und diese ganze Dokumentation, die ersten Sachen, die sie da drin hatten, waren halt alles so Zeug, was natürlich wirklich ziemlich übel ist, aber was man halt natürlich auch weiß. Also jeder weiß, es gibt irgendwelche rechten Parteien, die machen irgendwelche Feste, die sammeln da irgendwie Geld, die verkaufen irgendwelche Waren und die benutzen wegen den entsprechenden rechtlichen Dingen, kleben sie sich irgendwelche Tätowierungen weg und benutzen irgendwelche Codes. Und ja, um das halt zu umgehen, die verbotenen Symbole und so. Und das ist also Erkenntnisgewinn eigentlich gleich null, würde ich mal sagen, so was diesen Teil angeht. Und dann dieses Bild, was man jetzt hier gerade sieht aus dieser Dokumentation, da sitzt hier der Herr in Thüringen, bei dem Verfassungsschutzchef von Thüringen, was natürlich in dieser ganzen Dokumentation nicht gesagt wird, ist, das ist dieser Herr, der in dem Stiftungsrat von der Amadeo-Antonio-Stiftung sitzt. Und am Ende kommt dann auch noch der Herr Miro Dittrich von der Amadeo-Antonio-Stiftung davor und darf da Dinge einsortieren. Also das ist gleich zweimal Amadeo-Antonio-Stiftung in dieser Dokumentation. Und dann noch dieser Herr von der Zeit, der ein Buch geschrieben hat über neue Rechte. Und ja, man hat alte Rechte, man hat neue Rechte. Teilweise wird das auch irgendwie so dargestellt, teilweise dann wieder nicht. Verschwimmen die Grenzen dann wieder so ein bisschen. Und auf jeden Fall will man natürlich darauf hinaus, dass die AfD da auch in der Nähe ist, was sicherlich auch bei einigen Personen in der AfD so ist. Ich glaube, da braucht man sich nichts vormachen, aber die Frage ist natürlich, es gibt ja gerade diesen ganzen Kampf, da haben wir schon häufiger drüber gesprochen, mit diesen, da sind jetzt diverse Landesverbände hier, Landesfraktionen, Landtagsfraktionen in die Brüche gegangen und so über diesen ganzen Streit da mit dem Flügel und den ganzen Leuten und so weiter. Und dann haben sie da diese Lisa oder wie die heißt, da drin, die dann da irgendwie rumflennen darf, dass sie dann nur benutzt wird, irgendwie als schönes Gesicht oder so. Lustigerweise wird sie dann in dieser Doku hier natürlich auch quasi in dem gleichen, darf sie sich dann hier als geläutert geben, irgendwie könnte man quasi genau das Gleiche darüber sagen, dass sie da auch für benutzt wird, dann für diese Dokumentation dann. Ja, kein Plan. Ich habe keine Ahnung, ob das geschauspielert ist oder ob das wirklich so war oder so. Das kann man alles nicht nachvollziehen. Ich finde es alles ein bisschen merkwürdig auf jeden Fall. Und dann haben sie halt diese diese Schlüsselszene da drin, das eigentlich, was diese ganze Dokumentation da wirklich hergibt, ist halt eben dieses Gespräch von dieser Lisa und diesem wahrscheinlich Pressesprecher von der AfD-Fraktion, den sie da aber nicht namentlich nennen dürfen, wahrscheinlich, weil sie sonst Probleme bekommen würden. Und der inzwischen aber auch schon öffentlich dafür Verantwortung übernommen hat. Also, naja, sie haben ihn entlassen. Hat er da wirklich. Ja, er hat aber auch selber gesagt, dass das nicht richtig war, sowas zu sagen. Okay. Etc. pp. Also es ist klar, es war der Herr Lüth. Okay, und die ehemalige Pressesprecher der und die Zitate, die stimmen dann auch, oder wie? Weil das hatten sie ja da so komisch mit Gedächtnisprotokoll da irgendwie von Schauspielern nachsprechen lassen. Aber sagen wir mal so, also der hat in dem Moment ja diese Frau auch für eine Verbündete gehalten. Ja, sozusagen. Das und ist dementsprechend, wahr, ja. So wie er sie ansprechen wollte, hat er sie auch angesprochen. Also weiß ich nicht. Ist auch halt wieder so, ich finde dieses Fallenstellen so ein bisschen schmierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das ist auf jeden Fall eigentlich das einzige richtige Fleisch, was da dran ist an dieser Sache. Alles andere ist halt, ja. Das war aber auch Gedächtnisprotokoll oder wie war das, ne? Ja, aber da haben wir ja gerade drüber geredet. Also auf jeden Fall, ja, und dann haben sie es bei ProSieben jetzt irgendwie ohne Werbung gehabt und ich habe irgendwie die Woche über schon gelesen, dass sie jetzt irgendwelche Gelder aus dem öffentlichen Rundfunk irgendwie haben wollen oder so. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwer nur behauptet hat oder ob das wirklich so ist. Das wäre natürlich auch lustig. Also, nach dem Motto, wir sind jetzt ja auch ganz investigativ und wichtig oder so. Ja, wenn Demokratieleben aufgestockt wird, da steht ProSieben direkt vor der Tür und klopft. Wunderbar. Für so ein paar Penunsen, meinte klopfen. Ja, also auf jeden Fall Aktivismus war da definitiv da drin. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, was jetzt hier mit dem Herrn hier, der die Dokumentation da verantwortet hat, das war natürlich auch wieder so typisch Journalismus im Jahr 2020, ne? Also man erzählt quasi die Geschichte, wie man selber recherchiert, ne? Das ist halt das zentrale Ding eigentlich und rede dann auch immer so ein bisschen darüber, wie man sich gerade fühlt und so, weil das ja auch total relevant ist. Ja, also ich fand es nicht wirklich schlecht, aber es ist halt schon ja die Doppelmoral, die da auch wieder so ein bisschen dahinter ist, dass man auch so betroffen dann ist von dieser ganzen Ideologie und diesem ganzen Zeug. Und an vielen Stellen habe ich mir halt auch die ganze Zeit gedacht, also zum Beispiel erfährt er mit so einem richtigen Neonazi zu dieser Dresden-Demo dahin. Und da dachte ich mir dann auch so, ja, bei der Antifa kannst du dich jetzt bestimmt auch in einen beschissenen Zug setzen mit denen irgendwie. Und dahin fahren. Und die sagen dir dann auch haufenweise Scheiße darüber, wie man irgendwie die Fresse polieren muss und dass man das Kapital überwinden muss und lauter Scheiße. Also, aber darüber finden halt keine Dokumentationen natürlich statt. Stattdessen ist er da mit dem Verfassungsschutzmenschen von Thüringen, der da im Stiftungsrat von der Amadeo-Antonio-Stiftung ist, mit diesem anderen Amadeo-Antonio-Typen, was auch alles Politik ist, was die machen, Leute irgendwie da Zusammenhänge herstellen, die es nicht notwendigerweise gibt und solche Dinge. Und ja. Vielleicht hat er ein Praktikum gemacht bei der AAS. Ja, weiß ich nicht, will ich auch nicht behaupten, aber nein. So viel dazu auf jeden Fall. Ansonsten schreibt der Mensch halt Bücher, zum Beispiel den 80 Frauen um die Welt, wo er mit seinen Freunden drum wettet, dass er auf seiner Weltreise 80 Frauen knallt und wenn das klappt, müssen die Reise bezahlen. Ernsthaft? Nur mal so nebenbei. Aber nicht Montana Black, ja. Nee, Montana Black nicht, aber hier Timo Mischke. Okay. Mhm. Das ist einfach nur mal eine Empfehlung hier. Dieses Video von Tichys Einblick fand ich ganz interessant. Er redet da auch darüber, über die Sache mit dem G-Punkt. Er sagt, das wäre ihm auch so ein bisschen peinlich. Und was ich vor allen Dingen gar nicht mitbekommen habe, über diese ganze letzte Woche, als das so hochgeschwappt ist und diese ganzen aufrechten Demokraten da irgendwie aufgestanden sind und gesagt haben, ja, mit dem Tichy können wir jetzt aber auf jeden Fall nicht mehr. Das wurde ja irgendwie so hingedreht oder ich habe es zumindest so verstanden, dass er jetzt irgendwie diesen Stiftungsrat da abgibt wegen irgendwie Druck oder so. Aber er sagt halt eben, dass er das irgendwie jetzt, ich weiß gar nicht, eine ganz ziemlich lange Zeit auf jeden Fall schon gemacht hat. Diesen Vorsitz da von der Stiftung war das jetzt viel mehr. Dass er jetzt einfach turnusmäßig ausscheidet. Also bei der nächsten Geschichte will er sich halt nicht mehr anbieten. Und das ist eigentlich auch schon alles bei dem Ding. Also so sagt das zumindest. Ja, und was ich der auch. Würde ganz es nicht anbieten, da könnte man ja dann eben annehmen, dass es die Ursache hat, ne? Was ich auch ganz interessant fand an der Sache, was ja auch was ist, was wir ja schon ewig sagen, es geht ja halt auch um den Journalismus und er, hier der Tichy, stellt da halt fest, und das stellen wir ja hier auch schon seit Jahren jeden Sonntag fest, dass es halt diesen Herdentrieb gibt, ne? Also er benennt das, glaube ich, nicht so, aber dass man eigentlich, egal welche Zeitung man aufschlägt und egal aus welcher Richtung die kommt mittlerweile, es ist alles dasselbe, was da drin steht, ne? Also jetzt in diesem G-Punkt-Fall und diesen ganzen Sachen, es gleicht sich fast aufs Wort, diese ganze Beschreibung von dem Ganzen. Die sagen ja auch, dass diese ganze Sache sogar in der Tagesschau irgendwie erwähnt wurde, im Zusammenhang, also in der gleichen Tagesschau, wo auch irgendwie über Weltpolitik geredet wurde, also über irgendwelche Putins und was weiß ich nicht was. Vielleicht liegt das auch an dieser Allparteienkoalition, dass die Frauen in den Journalismusbüros diese Artikel schreiben, die aber auch ansonsten den Input haben oder einen ähnlichen Input haben vielleicht. Ja, ich glaube, es ist einfach Faulheit auch, ne? Und ja, halt dieser Härtentrieb, dass dieses MeToo-Prinzip an der Stelle, was jetzt nichts mit dem, das kennt man ja auch aus dem Marketing, dass wenn irgendwelche Sachen, irgendwelche Ideen irgendwie erfolgreich sind, dann kommt alle Welt und macht sowas Ähnliches. Und das ist, glaube ich, im Journalismus auch ganz stark so. Dieses Haltung zeigen, das spricht er ja halt auch an, dass es irgendwie ums Haltungszeigen geht und so. Ja, es ist jetzt für Leute, die uns länger zuhören, nichts Neues. Aber ich wollte es einfach mal empfehlen und das als Vorwand nehmen, um dann nochmal drüber zu reden, über die Sachen. Und das ist ja auch auf Tichys Einblick erschienen, eigentlich schon letzte Woche, da hatte ich das allerdings vergessen. Hier geht es nochmal um Opposition und um die FDP im Speziellen, und das fand ich auf jeden Fall sehr treffend, was hier drin steht, die Beschreibung. Der Autor hier, der Herr Wendt, schreibt da, unter anderem schlüsselt er das nochmal auf, wie diese ganzen Koalitionsverhandlungen, die ja eigentlich gar keine waren für diese Jamaika-Sache, es waren ja nur Sondierungen, und dass sich quasi die FDP da alle zum Feind gemacht hat. Also die anderen Parteien, die dann halt alle dann doch wieder mit der GroKo da irgendwie mussten, die Linken in der SPD, die das nicht wollten mit der GroKo, und die Grünen natürlich, die da schon irgendwie ihre Ministerposten gesehen haben, und auch die Journalisten, die dann natürlich schon allen gesagt hatten, so ja, hier ist jetzt total super Jamaika, so passiert auf jeden Fall, und dann von wegen so, nö, machen wir jetzt doch nicht. Und im Endeffekt ist das halt der Modus, in dem ja die FDP jetzt eigentlich irgendwie ist. So, das ist keine richtige Opposition, das ist ewiges Entschuldigen für alle möglichen Dinge. Und ja. Ja, finde ich aber ein bisschen unfair, sich da an der FDP festzubeißen, weil die anderen machen ja auch keine Opposition. Ne? Ja, das sagt er aber auch. Ich vermisse das. Das sagt aber er aber auch, aber ja, das sagt er aber auch. Also das, ich kann jetzt nicht den ganzen Artikel Wort für Wort wiedergeben, ja. Aber das versäumt er tatsächlich nicht. Ich habe das jetzt nur so beschränkt auf die Sache halt. Ja, aber ich vermisse das wirklich auch, ne? Also eine Opposition. Selbst ja, ich meine, das nicht, merkt nicht man ja. Ist oder so, das merkt man ja gerade bei diesen, wo wir uns heute das angeguckt haben, ne? Diese Etat des Familienministeriums wirklich jedes Jahr. Es ist eigentlich nur ein ewiges. Ja, aber es geht ja alles noch nicht weit genug, und wir wissen ja schon, dass wir in diese Kerbe schlagen müssen, also es geht alles nicht weit genug, und ja. Ich denke einfach auch mal, dass wenn man jetzt, auch wenn es nur eben aus Prinzip ist, dann Opposition spielen würde, würde man trotzdem noch gewissen Argumenten vielleicht näher kommen, die man eben, auf die man gar nicht kommt, wenn man nicht oppositionell denkt, verdammt nochmal. Ich habe gestern Abend in unserem Sonderstream einen Artikel vom Herrn Hubertus Knabe zum Teil vorgelesen, der ziemlich interessant war, über die Entstasifizierung, die nie stattgefunden hat, und die dicken Altersbezüge, die die Stasi heute noch bekommt. Und heute habe auch kurz angesprochen, dass er da aus dem Amt gemobbt worden ist als Chef der Gedenkstätte Hohenschönhausen, im ehemaligen Stasi-Gefängnis. Und schwupps, heute kommt diese Meldung, Berliner Kultursenator wegen Täuschungsversuchen unter Druck. Das ist der Herr Lederer. Das war einer der großen Protagonisten, die die Entlassung vom Herrn Knabe vorangetrieben haben. Da gab es die Woche auch noch einen kleinen Aufschrei, weil der Herr Knabe vor dem Untersuchungsausschuss gesagt hat, ich habe von dem Herrn Lederer eine so komplizierte Weisung bekommen, worüber ich hier sprechen darf, dass ich lieber nicht aussagen möchte, damit ich mich selber nicht irgendwie in rechtliche Probleme bringe. Und das hat man ihm dann als Aussageverweigerung praktisch aus eigenen Gründen sozusagen ausgelegt. Ja, aber jetzt kommt hier raus, dass der Untersuchungsausschuss überhaupt nicht alle Unterlagen hatte zu der Causa Entlassung von Herrn Knabe durch Herrn Lederer, sondern dass mindestens 50 Seiten auf 20 Dokumente verteilt dem Ausschuss vorenthalten worden sind. Naja, also nach den Gesetzen hätten diese Sachen also vorliegen müssen. Der Herr Lederer hat das aber weggelassen. Das Material hätte die Senatskulturverwaltung dem Ausschuss zwingend vorlegen müssen, sagt Ausschussmitglied Stefan Förster, FDP. Aus den Dokumenten, die das Abgeordnetenhaus nicht erreicht haben, geht hervor, wie Lederers Behörde schon Monate vor Beginn der MeToo-Debatte, es ging da um sexuelle Belästigungen durch einen Mitarbeiter von Knabe, die er angeblich nicht hart genug verfolgt hat, hat gereicht, um ihn aus diesem Job zu kicken, obwohl er ein absoluter Kenner der DDR ist und ein absoluter ein Kämpfer dafür, dass das nicht vergessen wird, was da gemacht worden ist. Schon Monate vor Beginn der MeToo-Debatte offenbar versucht hatte, Knabe zu demontieren. Laut Aktenlage schaltete sich der Senator immer wieder persönlich ein und nahm an Strategieberatungen teil, in der die Möglichkeiten erörtert wurden, wie man gegen Knabe oder wie man Knabe disziplinarrechtlich belangen könne. Einen umfangreichen Fragenkatalog der Welt am Sonntag zu den Vorgängen ließ die Senatskulturverwaltung unbeantwortet. Ja, ich hoffe, da kommt noch mehr raus. Und der Herr Lederer kriegt einen Abgang gemacht. Und der Herr Knabe, im besten Fall gibt man ihm seinen Job wieder, weil mir wird es auch schon reichen, wenn man ihm ordentlich Kohle nachwerfen muss. Hat Berlin ja genug von. Ich glaube nicht, Vorgänge. Interessant, ne? Ja, hier haben wir, ich habe zwei Artikel diesmal eingereicht von der Frankfurter Rundschau, die sich beide mit einem Thema beschäftigen. Dieter Nuhr, wenn ein Stammtischkabarettist nach unten tritt. Können Sie sich abarbeiten, ne? Ich war nur in der Rundschau. Das ist also, hab ich auch gelesen. Dieter Nuhr macht im Ersten das, was die ARD für politisches Kabarett hält. Nuhrs Gäste, vorwiegend alte Herren. Ja, wo habe ich es? Jetzt habe ich es. Du hast gerade weggescrollt, ich hatte es bei dir abgelesen. Genau, Dieter Nuhr macht im Ersten, was die ARD für politisches Kabarett hält, Nuhrs Gäste vorwiegend ältere Herren, die die Veränderung der Welt nicht verstehen. Das ist, ist unsagbar. Die einzige Frau bei Dieter Nuhr hebt das erschreckend niedrige Niveau der Sendung. Unglaublich. Erstaunlicherweise gelang es Nuhrs Gästen, dieses Niveau zu unterbieten, weswegen auch nicht allzu viele Worte über die Auftritte von Thorsten Sträter, männlich weiß, 54, Johann König, männlich weiß, 48, Andreas Rebers, männlich weiß, 62, verloren werden soll. Zusammen mit Dieter Nuhr, männlich weiß, 59, wirken sie wie das, was sie sind, alte weiße Männer, die daran leiden, dass sich die Welt verändert, und die in ihrer geballten Homogenität dafür sorgen, dass die ARD garantiert keine Diversitätspreise gewinnt. Immerhin gestehen Sie Lisa Ecker zu, dass sie das Niveau gehoben hat. Ich weiß nicht, vielleicht ist der Michael Mainz auch bei der FR inzwischen rausgeflogen dafür, dass er freundlich zu Lisa Eckert war. Könnte ich mir schon vorstellen. Und vor allem, wenn man jetzt den anderen Artikel nimmt, den du davor hattest, da heißt es dann, anstatt im letzten Absatz, wie bei dem Artikel, oh, Lisa Eckert hat das Niveau gehoben, heißt es im letzten Absatz, bei Geschmacklosigkeit darf Lisa Eckert nicht fehlen. Ich fand ganz am Anfang, da hat auch dann irgendwas geschrieben von Comedians oder so, oder Komödien, Komödianten oder sowas. Und ich glaube, das trifft nicht so ganz das Selbstverständnis der Leute da. Ja, von dem Nur und so. Wenn er doch mit Lisa Eckert, Monika Gruber, Florian Schröder und Wolfgang Trepper eine Riege pseudo-revolutionärer SchenkelklopferInnen um sich sammelt, die sich gegenseitig teils darin überbieten, der linksversifften Political Correctness auf den Keks zu gehen, lohnt sich ein Blick in den Abgrund allemal und sei es auch nur dafür, alles im Vorfeld Befürchtete zu bestätigen. Ich sag mal, zeigt mir an der Puppe, wo der Nur dich angefasst hat. Schau bitte, zeig's mir. Also. Weißt du, wir dürfen. Keine Ahnung, wir erwarten wie Slapstick oder so vielleicht. Ne? Wenn wir national Hautfarbe von Straftätern angeben, dann kriegen wir Ärger. Aber wenn hier so ein Kulturmarxist in der FR sich daran aufgeilt, dass Leute weiß und älter sind, dann ist es natürlich völlig in Ordnung. Ekelhaft, wirklich ekelhaft. Rassistisch-homophobes Stammtischtreffen. What the fuck? Oh, German Zero. Erinnert ihr euch noch an die Leute, die das Olympiastadion voll machen wollten und da irgendwelche Petitionen? Hm, na, stimmt. Moment mal. Was war das Datum nochmal? Wann hätte das sein sollen? Was steht da? Steht da Deutschland bis 2035 klimaneutral machen? Darüber steht ja. UN-Klimakonferenz von Paris, weil in dem Paris-Akkord steht drin 2040. Haben die das etwa nicht gelesen? Ja, aber das ist viel zu spät, hat doch Luisa gesagt. Ja. Mann. Alles links kaputt. Also hier haben wir eine Sache, die wollen ein eigenes Klimaschutzgesetz formulieren, mit Hilfe von Fachleuten und Wissenschaftlern, und das dann in den Bundestag einbringen über ihre Kanäle, also wahrscheinlich über befreundete Abgeordnete der Grünen, nehme ich an, oder so. In dem Pitch-Video sind jede Menge prominente Leute drin, der gesamte Cast der Münster-Tatorts zum Beispiel und so, und die üblichen Verdächtigen, die dann da spenden sie jetzt, wenn sie das Klima retten wollen, in die Kamera sagen. Wenn du mal ein bisschen runter scrollst, kommt unser Vorgehen. Die Entwicklung eines Klimaplans, da brauchen wir also anscheinend irgendwie jemand mit einer Sterne auf der Brust, der irgend so ein Ding in der Hand hält, wo Atome drüber, ich weiß es nicht. Übersetzung in ein Gesetzespaket, das macht natürlich eine Frau zusammen mit einem Leuchtball. Und dann die politische Umsetzung der Gesetze erinnert mich verdammt irgendwie an so ein Antifa-Bild oder so, mit der Fahne in der Hand. Ach Gott, ich... Ja, das ist ein winkenden, ne? No. Genau, und wenn du jetzt mal ganz runter scrollst, gibt es da Stichwort, und da würde ich gerne das Stichwort Klimaversprechen. Ah ja, Rezo und Jan Delay sind dabei und so. Also hier hat man nochmal die... Sicher. Ich will euch das Video nicht antun. Das 1,5 Grad Gesetz, oh mein Gott. Genau, hier das Klimaversprechen. Nur mal so als einen Punkt, den wir uns mal anschauen können aus diesem... Was meinst du jetzt, wo, wie, wo? Wenn du ganz runter scrollst bei den Schwarzen, genau, und da ist das dritte von oben in der linken Spalte, ist Klimaversprechen. Ah, Klimaversprechen, okay. Nur mal, wir könnten hier stundenlang auf der Seite zubringen, aber wir schauen uns mal das Klimaversprechen so als exemplarische Geschichte an. Wenn du jetzt... dann war das 1,5% Gesetz. Oh je, habe ich mich verklickt vorhin? Nee, auch nicht. Was habe ich denn da vorhin? Oh, verdammt. Da habe ich jetzt irgendwas wahrscheinlich verbockt. Was haben wir denn noch für Topics? Das 1,5 Grad Gesetz kannst du mal draufklicken. Ja. Verdammt. Weil das waren so schöne Forderungen, die ich so völlig irre fand. Also, dass man jetzt innerhalb von bis 2035 soll die ganze Industrie klimaneutral sein. So, Leute, wie schnell ist das bitte? Klimaneutral? Die Industrie komplett? Wie soll denn das gehen? Das ist unmöglich. Also, und natürlich halt, alles muss elektrisch werden. Alles muss dringend elektrisch werden. Oder Klimaübersicht könnte das gewesen sein. Ja, Klimaplanübersicht war es. Oh, Entschuldigung. Jetzt ganz runter, bis es gelb wird bei Klimaplanübersicht, und dann Dann kommen so einzelne, ja genau, hier eins noch runter, Klimaplanübersicht. Und dann ein Stück runter scrollen, da kommen dann die Sachen. Energie, Energieeinsparung, Energieeffizienz und die rasche Umstellung aller Sektoren auf erneuerbare Energie, von der Industrie bis zum Verkehr. Jeder, der klar denken kann, weiß, dass das ein Wolkenkuckucksheim ist. Aber die ich erinnere da mal an dieses Paper, was ich hier mal gezeigt hatte, wo quasi realistisch davon ausgegangen wird, wenn man alle Hebel in Gang setzt und alles darauf hinzieht, dass es wirklich so schnell wie möglich umgesetzt wird, 2050 30% erneuerbare Energie überhaupt nur erreichbar sein kann. Aber die Realität leider. Nicht nur die Energie, auch die Industrie wird umgestellt auf erneuerbare Energien und klimaneutrale Brennstoffe, geschlossene Materialkreisläufe. Das sind alles schöne Ideen und es ist sicher alles erstrebenswert, aber es ist auch alles ziemlich far out. Was uns ja, es funktioniert alles nicht und es führt meistens einfach nur dazu, dass Kosten externalisiert werden. Ja, dass man sagt, hier, ihr dürft diese Sachen hier nicht mehr produzieren oder die Produktion muss mit den und den Filteranlagen und Klimaschutzbedingungen ausgesehen werden und das wird einfach so teuer dann, dass es im Ausland produziert wird. So, und wie sieht es aus, die Umsetzung im Ausland? Ich erinnere gerade mal daran, dass man ja herausgefunden hat, dass 80% der Plastik-Recycle-Anlagen in China gar nicht existieren. Was die gemacht haben, ist, sie haben einfach riesige Löcher gebuddelt und das Plastik da reingeworfen. Ist gerade rausgekommen vor ein, zwei Monaten. Ne? Ich habe jedenfalls jetzt gelesen, die ganze Plastik-Recycle-Sache technisch nicht funktioniert. Wenn die Fabriken gebaut hätten, vielleicht, aber sie haben es einfach nicht gemacht. Ich habe gelesen von so ein paar Gewerkschaftsleuten, die jetzt hätten unter anderem, ja, dass Mercedes schon seine ganzen Produktionsstätten abziehen würde und so weiter, machen dann hier nur noch irgendwie E-Autos oder so. Das ist wahrscheinlich nicht der große Patzen, ne? Auch in Zukunft nicht. Der öffentliche Verkehr wird massiv ausgebaut, die Innenstädte für Radverkehr und Fußgänger optimiert. Autofahren wird reduziert und konsequent elektrisch. Wird reduziert. Wie niemand will eine Deindustrialisierung. Nee, niemand möchte dem Bürger vorschreiben, was er darf oder was er nicht darf. Ne? Gebäude und Wärme. Energetische Gebäudesanierung wird massiv verstärkt. Der verbleibende Energiebedarf wird aus erneuerbaren Energie. Was sollen wir noch alle? Das ist ja irre. Energie, Industrie, Verkehr, alles wird aus erneuerbaren Energien gedeckt. Ich finde es toll. Zum Beispiel über Wärmepumpentechnologie. Habe ich gerade einen Artikel gelesen, dass wir 500 Milliarden für energetische Gebäudesanierung ausgegeben haben in den letzten Jahrzehnten, weil wir das Klima retten wollen. Leider hat sich der CO2-Ausstoß, wenn man es bereinigt um die warmen Winter der letzten Jahre, dadurch um 2,1% verringert auf dem Sektor. 500 Milliarden Euro. 2,1% weniger CO2 im Gebäudesektor. Landwirtschaft und Nutzung. Emissionen aus der Tierhaltung werden reduziert. Ein neues Leitbild bietet Raum für kleine Betriebe und hohe Qualität. Natürliche CO2-Speicher wie Moore und Wälder werden geschützt. Okay, ja, grundsätzlich hätte ich da fast gar nichts einzuwenden. Individueller Klimaplan. Klimaschonende Veränderungen des Lebensstils brauchen zunächst etwas Umgewöhnung. Ja, wenn also dann... Ja, Fahrrad eben statt Auto. Ne, oder wenn halt mal dann der Strom abgeschaltet wird, weil der Wind nicht weht, dann kann man ja auch mit einer Kerze lesen. Oder Kerzen sind Kerzen CO2-neutral? Feinstaub. Also es braucht zunächst etwas Umgewöhnung, kann dann aber zu einer deutlichen Verbesserung der Lebensqualität führen. Wenn du dich erstmal daran gewöhnt hast, dass der Strom eine Zeit lang weg ist, fährst du dann vielleicht Fahrrad oder so. Und jetzt, tusch, kommt mein Lieblingsding. Bitte runterscrollen bis zum internationalen Ausgleich. Das ist das letzte Ding unten drunter. Jetzt noch eine Zeile unter dem Gebäude und Wärme. Wenn es uns gelingt, Deutschland klimapositiv zu machen, können wir die Lawine der Veränderung ins Rollen bringen, um weltweit das 1,5-Grad-Limit einzuhalten. Und da frage ich die Unterzeichner und Helfer, ob man ihnen ins Gehirn geschissen hat. Es hört sich an nach deutschem an deutschem Wesen. Nein. So weiter, ne? Ja, ja, könnte man. Ne? Also, aber fuck, China zeigt euch einen Finger, Indien zeigt euch einen Finger. Ich meine, die gesamte Welt wird euch einen Finger zeigen. Aber wir müssen dieses soziale Experiment mitmachen, weil Jan Delay und hier Börne und Thiel das so gut finden, oder was? Ja, wir haben ja jetzt schon Probleme mit den Schwankungen und wir haben nicht genug Kapazitäten für Gravitationsbatterien, halt so Stauseen oder sonst Pumpstauseen und solche Sachen, um das Netz jetzt schon zu stabilisieren. Mhm. Ja, so viel Strom, es wird jetzt schon so viel Strom verschwendet, das ist eigentlich wirklich traurig. Ja. Die gravierende Veränderung sehe ich aber auch nicht so richtig. Also, Weil der Strom muss ja weiter produziert werden. Der Strom, der verschwendet wird, der wird ja trotzdem weiter mit Kohle und Gas und anderen Kraftwerken weiterhin produziert, weil das Netz ja immer stabil gehalten werden muss. Also es ist absoluter Blödsinn und es funktioniert einfach nicht so, wie die sich das denken. Ja. Ich sag's nochmal. Technisch maximal möglich 30%, wenn man alle Hebel reißt, bis 2050. Es sei denn, man schaltet halt zwangsweise einfach Strom aus. Ne? Vielleicht das sagt man ja irgendwann, ja, alles klar, 22 Uhr, Licht aus in ganz Deutschland. Und dann wird aber Strom abgeschaltet. Gibt denen keine Ideen. Wie will man das erreichen? Aber es geht doch dabei darum, ewig. Das ist auch wieder ein tolles Wortspiel. Was heißt denn klimapositiv? Dass wir eine negative CO2-Bilanz haben? Wie soll man das hinbekommen? Das ist doch einfach faktisch nicht möglich. Es ist auch so kurz gedacht. Nein, das produziert CO2. Mehr Pflanzen als Menschen. Wenn bei uns die Energie so verteuert wird, dann sinkt eben die Nachfrage bei uns, dann wird das insgesamt wieder billiger, das Zeug. Und andere Leute oder andere Länder können dann eben günstiger Öl einkaufen zum Beispiel. Aber das heißt, die denken immer nur von 12 bis Mittag und nicht mal irgendwie einen Schritt weiter oder so. Ach, ich warte echt nur noch, dass sie irgendwann offiziell die Botschaft von den Georgia Guidestones propagieren. Ne? Ja. Maximal 500 Millionen Menschen auf dem Planeten. Das würde das CO2-Ziel garantiert erreichen. Nochmal. Das ist eine christliche Fantasie gewesen. Ne? Wir brauchen auf jeden Fall eine Reduzierung der Weltbevölkerung. Mit der weiteren Expansion der Weltbevölkerung können wir uns diese ganzen hehren Ziele sowieso wohin schieben. Kanada hat auch gerade ein sehr lustiges Programm aufgelegt, ein Programm, was die Bevölkerung animiert, nur ein Kind zu haben. Das kennen wir doch irgendwoher. Bis jetzt ist es nur eine Werbekampagne. Ja, aber die haben das ja gemacht, weil das 2020 ist. Ach, das stimmt. Das ist natürlich was ganz anderes jetzt. Wir sind jetzt hier evolutionierte Menschen. Apropos der politische Zeitgeist, bei sowas hier kriege ich auch schon wieder Gänsehaut, wenn ich das lese. Also Merle Spellerberg sagt uns hier, die Klimakrise, Rassismus, Klassismus, Sexismus, Komma, Punkt, Punkt, Punkt. Es gibt so viele Baustellen in diesem Land und auf der Welt, die wir endlich anpacken müssen. Wir haben schlichtweg keine Zeit mehr zu warten und Dinge nacheinander anzugehen, Doppelpunkt. Die Zeit für den radikalen Wandel ist jetzt. Und was will uns die Merle damit sagen? Sie will uns sagen, dass sie gerne in die Politik und gewählt werden möchte. Mit radikal und drauf los und wir haben keine Zeit und wir brauchen uns nicht mehr drüber zu unterhalten, weil wir wissen ja alles schon. Hoppla, jetzt komme ich. Ich möchte Teil dieses Wandels werden und im Bundestag daher für diese Punkte kämpfen. Ein Wirtschaftssystem, das sich nicht nur an planetaren Grenzen und ökologischer Nachhaltigkeit orientiert, sondern mindestens ebenso an sozialer und globaler Gerechtigkeit, was auch immer, wie die auch immer definiert wird. Radikal auf jeden Fall und total gerecht natürlich, weil sich das ja auch nicht ausschließt. Und die internationale Gemeinschaft auf Augenhöhe, eine feministische Außenpolitik, bei der menschliche Sicherheit vor nationalen Interessen steht. Also, liebe Merle, hin und wieder sind diese nationalen Interessen auch Sicherheitsinteressen, eventuell schon mal gehört. Das ist so der Grund, warum die Leute so Nations, no borders. Armeen haben und so. Feminismus ist für mich kein weiterer Bullet Point, sondern ein Querschnittsthema, das immer und überall mit auf der Agenda stehen sollte. Aber auf gar keinen Fall irgendwas für die Männer, weil wir brauchen ja nur, guck auf die Frauen, das reicht. Wenn an die Frauen gedacht ist, ist an alle gedacht. Und ich habe unter anderem als Landessprecherin der Grünen Jugend Sachsen, als Delegierte in der Bundesarbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Finanzen, im Bundesfrauenrat und auch in den Wahlkämpfen all meine Energie in genau diesen Wandel gesteckt. Jetzt ist der Zeitpunkt für mich gekommen, diese Veränderung im Parlament voranzutreiben und so weiter und so fort, ja. Also das poppt ja, ach übrigens hier, die hier kommentiert sich gerade, das ist hier, wie cool ist das denn, dass die Dame hier, diese Sarah Lee, die ist uns bekannt als die weißen Birgis und so weiter und so fort, da saß sie da damals mit am Tisch. Wie cool ist das denn, ja. Wie cool ist das denn, radikal. Alles radikal, weil wir wissen ja schon alles, ne? Wir brauchen uns nicht mehr unterhalten, so Diskussion, ja, bla bla. Radikal jetzt hier, wird radikal. Ja, radikal vom Diskurs aus. Geht nicht, radikal. Ja, aber warum wird radikal als so ein Begriff verwendet? Das heißt nicht, dass du recht hast, nur weil du radikal bist. Aber sie ist Feministin, das heißt, dass sie recht hat. Ach so, verstehe, ja. Das einzige Problem, was man da hat, ist natürlich, dass man nicht radikal genug ist und nicht einfach auf den Tisch schaut und sagt, wir machen jetzt aber 100% von dem, was ich hier will. Ja, aber was ist, wenn ich sage, ich bin radikal antifeministisch und hau genauso auf den Tisch? Ist das dann auch okay? Nö. Ah, okay, ich bin nicht radikal genug. Ich ist doch dauernd ein Knast wahrscheinlich. Juku Tukulak. Muss schon auch entmuten, wenn ich was sagen will. Hier haben wir einen sehr guten Artikel von Heather Haying, ihres Zeichens Professorin und in einer Nebenrolle auch die Ehefrau von Brad Weinstein. Sie beschreibt hier nochmal so ein bisschen, wie sie die letzten Jahre erlebt hat. Sie und ihr Mann wurden ja aus der Universität, an der sie gelehrt haben, rausgemobbt von so woken Studentenmobs, den der Herr Weinstein Weinstein? Wie heißt er? Ja, es gibt einen, Weinstein, ja, da gibt es einen, ja. Naja, auf jeden Fall, zum Beispiel schreibt sie, dass halt im Mai 2017 40 Studenten, die er nicht kannte, in dem Klassenraum von ihrem Mann aufgetaucht sind, die Veranstaltungen unterbrochen haben, seinen Rücktritt verlangt haben. Dann haben die Studenten aber gesagt, verpisst euch und wir wollen unsere Veranstaltung weiterhören. Und innerhalb von wenigen Stunden gab es Barrikaden, Gewalt, Anarchie. Die haben Leute im Bibliotheksgebäude eingeschlossen, haben Verwaltungsleute sozusagen fast als Geiseln genommen. Sie versucht dann im zweiten Teil des Artikels das so ein bisschen zu analysieren, wie konnte es dazu kommen. This is a culture war, but the war is not against fascists and racists, as we are led to believe by activists. The culture war is not even primarily against conservatives and the police. Although widespread cries to defund and even abolish the police reveal that such groups are indeed targeted. More centrally in the culture war is upon us is fighting against logic and analysis, math and science. Every tool of the Enlightenment is on the chopping block and those who defend the use of these tools are taken to be the enemy. Also es geht vor allem drum, halt Analyse, Mathematik, Logik und Wissenschaft zu zerstören, weil sie halt die Werkzeuge der Aufklärung sind und die Leute, die diese Werkzeuge benutzen, die sind der Feind im Kulturkrieg. Und sie fragt sich halt, warum so viele junge Amerikaner für diesen Blödsinn, von diesem Blödsinn sich überzeugen lassen. Oh, läuft bei der. Also, ist wirklich ein super Artikel, gibt es auch auf Deutsch. Leider, also hier kann man dann draufklicken, auf Deutsch lesen. Leider scheint er da hinter einer Paywall zu sein. Sonst hätte ich auch gerne auch die deutschen Zitate vorgelesen. Und sie sagt halt, macht keine noch so kleinen Schritte auf die Leute zu und gebt ihnen nicht den kleinen Finger, so werdet ihr den Frieden nicht erhalten. Wenn ihr kleine Zugeständnisse macht, wird man größere Zugeständnisse von euch erwarten. Entschuldige dich für Dinge, die du nicht getan hast, und du wirst für diese Dinge verantwortlich sein und noch für mehr Dinge. Diese Bewegung ist so wunderschön getarnt, mit einem tut so, als ob ihr geschenkt die Freiheit und die Gerechtigkeit für alle wäre, aber das ist es nicht. Sie bringt Spaltung und Zerstörung, rollt das trojanische Pferd nicht in eure Stadt. Super. Super Artikel. Hat sie dann als letzten Absatz gesagt, so Merle, und deswegen wähle ich dich nicht. Weil das lese ich da auf jeden Fall raus. In der deutschen Version dann. Aber wie gesagt, super Artikel, kann ich eben nur empfehlen. Heather Hein, top. Hier haben wir zwischen Zuspitzung und Präzision. Es geht darum, dass... Kennt Deutschlandfunk sich aus. dass sich in unseren Nachrichten halt einiges geändert hat. Das wird anders formuliert als früher. Es wird so, ja, Hello, Fellow Kids mäßig. Also Sachen wie der Sturm auf den Reichstag. Wirecard fliegt in hohem Bogen aus dem DAX. Corona überschattet den Sommerurlaub oder unfassbare Taten. Polizei in Münster deckt einen neuen abscheulichen Fall von Kindesmissbrauch auf. Und da muss ich dem Autor zustimmen, das kenne ich noch von früher. Solche Formulierungen gab es in der Tagesschau nicht. Die Tagesschau war nüchtern, die hat berichtet und die hat nicht Clickbait betrieben und die hat sich auch nicht auf die Seiten von Sachen geschlagen. Das steife Texten und Moderieren früher Tage sei einer locker flockigen Ansprache gewichen, die teilweise an die Grenze der Seriosität gehe, stellt Kai Blasberg fest. Dass ebenso Vermischungen stattfinden, dass Moderationen stattfinden, die früher so nicht stattgefunden haben, dass eben nicht nur Bericht erstattet wird, dass auch Kommentare mit eingespeist werden, Gespräch geführt wird, eine gewisse Laxheit, eine gewisse Lockerheit, gewisse Lebensnähe hergestellt werden soll, die dann aber am Ende zu so Blüten führen, wo du denkst, das gehört doch hier gar nicht rein. Und da kann ich dem Herrn Blasberg nur vollumfänglich zustimmen. Ja, absolut. Das sagst du aber nur, weil du Journalismus nicht leiden kannst. Ja. Ich erinnere mich dann an die 8 Minuten, die sie gemacht haben über das Paritätsgesetz in Thüringen, über die Entscheidung, dass es eben nicht verfassungskonform wäre. Und dabei nicht einmal die Gegenargumente erwähnt haben, sondern nur im Prinzip die ganze Zeit dafür getrommelt haben. Und das kannst du verbal gut machen, ohne dich ihr sozusagen gleich schuldig zu machen oder so, obwohl ich das schon ein bisschen kritisch auch gesehen habe da. Keeping Mail Buddies out of Women's Rugby. Ja, ja, da wird es nämlich jetzt im Frauen-Rugby wird es nämlich richtig unangenehm inzwischen. Wir können uns das alle vorstellen, was passiert, wenn ich in der einen Mannschaft irgendwie alle, wie ich weiß nicht, wie viele Leute da in einem Ding spielen, ob das auch 11 sind, ob wir da 11 Frauen stehen haben. Und in der anderen Mannschaft stehen halt 9 Frauen und 2 Transfrauen. Und da gibt es halt Verletzungen, da gibt es halt klare Siege, weil halt die Frauen überhaupt nicht dagegen halten können. Inzwischen sagen auch die Schiedsrichter in den Frauenwettkämpfen, sie machen das nicht mehr, sie möchten nicht mehr dabei zusehen, wie weibliche Spieler von Transpersonen zusammengeschlagen werden, praktisch auf dem Spielfeld und in Stücke gebrochen werden, und dass sie es nicht einsehen, die verletzten Gefühle von Transmenschen halt über die körperlichen Verletzungen, über gebrochene Knochen und Spätfolgen von sowas zu stellen. Ja, ich liebe meinen Sport, aber ich werde nicht viel länger damit weitermachen, wenn ich weiterhin Schweigen darüber bewahren muss, dass ich hier eine unfaire Behandlung auf dem Platz sehe und damit auch riskiere, dass ich beschimpft werde und transphobisch genannt werde, weil ich halt dem Spieler gesagt habe, er kann nicht mitspielen. If anyone suspects someone on the opposing team might have an advantage because they are transgender, they must not ask. They must simply accept that all the teams will be complying with the rules. Und eine Spielerin sagt dann auch, ja, ich habe halt nur eine Möglichkeit. Ich kann halt entweder sagen, ich spiele heute nicht oder ich kann mir die Knochen brechen lassen, im Zweifelsfall. Es gibt dann als letzten Satz erzählt der Autor noch die Anekdote von einem Team-Captain, der sagt, hey, da hat unsere, was weiß ich, Luna Marie, aber den Gegner wie einen Klappstuhl zusammengefaltet, was soll die Gegnerin? Ja. Und das kann halt einfach nicht sein und das muss auch endlich 15 Spieler, sagt, vielen Dank, Spade Heach 66, 15 Spieler oder Spielerinnen sind da auf dem Platz. Ja, aber entweder oder eigentlich, ne? Ja, entweder oder, und das sollte in allen Sportarten so sein und auch nicht nur da, weil das ist einfach lächerlich. Es ist ja in vielen Sportarten schon richtig ein Problem, weil sie sich da reingeklagt haben, ja, oder so. Frauengewicht heben und solche Sachen. Also, ja, ich kenne hier diesen YouTuber Noel Plum, der macht da ab und zu mal was drüber, macht da lange Videos auch drüber, wenn sich da mal ein bisschen genauer informieren will, kann ich empfehlen. I stand with J.K. Rowling. Ja. Ja, ich meine, es gibt ja auch diese Probleme, dass das dann auf die Knast, auf andere Situationen eben auch so Auswirkungen hat, eben im Knast zum Beispiel, wenn die Transfrauen oder was auch immer, ja, dann. Aber bitte jetzt nicht vom 100. ins 1000 zu kommen. Ja. Ach so, ja, okay. Höchstens ein Stückchen. Ins 1000. kommen tue ich, ja. Ja, allerdings. Nach monatelangen Ermittlungen meldet die griechische Polizei einen Fahndungserfolg. 33 NGO-Mitarbeiter, darunter 19 Deutsche, werden angeklagt im Zusammenhang mit Schleppertätigkeiten. Die Journalistin Rebecca Sommer war auf Lesbos und sprach mit hunderten Beteiligten. Und die haben sie dann interviewt. Übrigens, wusstet ihr, dass der Twitter-Account von dem Herrn Marquardt von den Grünen seit Tagen verdächtig still ist? Als hätte der keinen Zugriff auf seinen Twitter-Account oder müsste das Maul halten oder irgend sowas. Wer weiß, kommt alles raus, habe ich mir sicher noch eingebildet. Ist es bisher noch nicht raus, von welchen NGOs die Leute sind, zumindest nach meinem Wissen nicht. Noch Frau Sommer sagt hier, dass die Namen noch nicht veröffentlicht worden sind von den Griechen. Sie weiß aber, welche Organisationen es sind und wer von denen verhaftet wurde. Und sie sagt auch gleich, sie hat dazu beigetragen, sie hat Leute an den griechischen Geheimdienst gemeldet. Haben Sie den Eindruck, dass auch Ihre Informationen zu den Festnahmen beigetragen haben? Ja, ich habe Informationen gegeben, aber es gibt weitere Mitarbeiter der NGOs, über deren Tun es noch weitere Informationen gibt. Da kommen noch mehr. Da werden noch mehr NGO-Köpfe rollen und da wird, da bin ich ganz sicher, Deutschland sehr erstaunt sein, weil es sich dabei um Leute handelt, wo man denkt, die sind sehr seriös, sehr geradlinig und auch nicht super ultra Refugees welcome. Aber da sind noch ganz andere Macher am Werk auf Lesbos in anderen Hotspots, wo Kriege sind und wo die Asyl- und Migrationsindustrie anfängt zu rattern und zu schnattern. Dann sagt sie auch, dass die halt nicht nur diese Schlepperschiffe haben, sondern wenn die Schlepperschiffe festgelegt werden, gehen die mit kleinen Booten raus. Teilweise kaufen die sogar Fischer die Boote ab, die schon eine Zulassung haben und so weiter und so fort. Angeblich verschaffen diese NGOs auch Leuten europäische Pässe, zum Beispiel serbische oder kroatische Pässe, und fliegen die dann einfach mit dem Flugzeug nach Deutschland, sagt die Frau Sommer hier. Habe ich jetzt keine Beweise für, aber gut. Was keiner bisher geschrieben hat, ist, dass sie eine super Hightech-Ausrüstung gefunden haben, um Radar zu stören. Die haben quasi ihre eigenen Server, dass kein Mensch an ihr Internet, an ihre Gespräche herankommt. Diese waren ausgerüstet wie ein kleines Kriegsschiff. Die haben eine hochgerüstete Maschinerie gefunden, wo auch die Kommunikation der Küstenwache und von Frontex gestört werden konnte. Die waren quasi ausgerüstet für einen unfreundlichen Akt gegen den griechischen Staat. Ja. ist schon erschreckend, was dabei so rumkommt. Wenn das alles stimmt, bin ich gespannt, wie lange das noch weitergehen kann mit dieser Geschichte. Und ich hoffe, dass die Griechen da knallhart, durchgreifen und diese Leute auch vor Gericht stellen und auch verurteilen, wenn das entsprechend unter den 33 festgenommen sollen 19 Deutsche sein. Ist das Zufall? Die Deutschen sind immer besonders vorne dran, wenn es darum geht, totalitär zu arbeiten. Oh, inwiefern totalitär? Das ist doch totalitär, wenn du der Meinung bist, dass deine eigenen Landsleuten und Fremden mit Menschen wie den Griechen eine Migration aufzuzwingen ist, weil du der Meinung bist, das ist richtig so. Und weil du der Meinung bist, dass der Geldbeutel der anderen und der Seelenfrieden, die Ruhe, das soziale Gefüge, das, die Art des Lebens, die Kultur, alles zusammen, Sprache, Bildung, dass du darüber bestimmen kannst. Weil du der Meinung bist, das ist halt okay so. Aber andere zahlen dafür, nicht du. Da ist ja beispielsweise diese Kapitänin Rakete. Ihr persönlich ist unser Land ja zu dicht besiedelt. Sie will woanders hinziehen. Aber Deutschland massiv weiter zu besiedeln, da hat sie keine Probleme mit. Ihre Erfahrungen vor Ort als Syrer in der Türkei, wie ginge der Weg über Lesbos nach Deutschland? Es kommen keine Syrer mehr. Die illegalen Migranten haben ihre Anlaufstellen, dann werden die Anlaufstellen angerufen oder besucht. Das sind alles unterschiedliche Fixer an unterschiedlichen Stellen. Es ist ein Riesennetzwerk. Wie gesagt, die festgenommenen NGO-Mitarbeiter sind ja unter anderem auch Fixer in der Türkei. Also Fixer von Fixing etwas organisieren. Ja. Ist schon echt bedrückend, auch gerade wenn man überlegt, dass das Griechenland angetan wird, von Deutschen, diese Scheiße, dass deutsche Aktivisten Leute da reinholen in das Land und das Land destabilisieren. Das, man kann nicht von Wahl sprechen, wenn man keinen Free Prior Informed Consent hat, also nicht weder frei von Zensur sich informieren noch darüber debattieren kann. Wenn die freie Meinungsbildung bewusst verhindert wird, um dann entsprechend für sich eine Zustimmung oder Ablehnung zu geben, das ist uns genommen worden. Vielen Dank, Frau Sommer, für diese offenen Worte. So, kommen wir zum nächsten Thema, ein bisschen Wirtschaft. Wir befinden uns jetzt im Corona-Monat Oktober und an sich sollte die Frist, dass Unternehmen, die insolvent gehen, das nicht anmelden müssen, ausgelaufen sein. Allerdings wurde ja letzten Monat eine kleine Verlängerung beantragt und jetzt quasi durchgesetzt und ist in Kraft getreten, pünktlich zum 1. Oktober. Wir können ja wissen, wenn du pleite bist. Genau jetzt gemacht worden. Es gibt ja zwei Sorten der Insolvenz, unter der generell unterschieden werden, bei geschäftlichen Betrieben. Das eine ist Insolvenz, wortwörtlich, dass der Cashflow nicht mehr ausreicht, um die Verbindlichkeiten zu bedienen. Und das andere ist die Überschuldung oder negatives Eigenkapital, wie es so schön heißt. So, und Unternehmen, die den Cashflow nicht bedienen können, heißt ihre Schulden, Zinsen, Tilgungen, was auch immer nicht bedienen können, die müssen jetzt Insolvenz anmelden, was auch absolut sinnvoll ist, weil wenn der Cashflow nicht funktioniert, dann ist einiges im Argen. Allerdings, die überschuldeten Unternehmen, die müssen nicht Insolvenz anmelden, was ich höchst bedenklich finde. Nehmen wir doch einfach mal an, du hast ein Unternehmen, was den Cashflow nicht bedienen kann, aber du findest jemanden, der dir einen Kredit gibt. Und dann nimmst du einen sehr hohen Kredit mit einer sehr langen Laufzeit auf und dann hast du auf einmal wieder Barreserven, um deine Verbindlichkeiten für ein paar Monate bedienen zu können. Und das wird auch gemacht, habe ich einfach so gehört. Das wird jetzt schon so gemacht. Das ist einfach nur ein Gedankenexperiment von mir. Ja, also ich will da niemandem irgendwas unterstellen, aber es könnte ja sein, dass Leute sowas machen. Alleine aus diesem Grund finde ich die ganze Sache halt etwas bedenklich. Aber der Punkt ist ja auch der, um irgendwie den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten, haben ja auch ganz normale Unternehmen in den letzten Monaten halt irgendwelche Kredite aufgenommen oder Investorengelder aufgenommen, um quasi den ausgefallenen Cashflow irgendwie auszugleichen und haben sich damit quasi strategisch überschuldet, um einfach überleben zu können. Deswegen kann ich verstehen, dass die Bundesregierung jetzt nicht den großen Knall alles in einem Monat haben will und deswegen haben sie das jetzt nochmal verlängert. Zusätzlich verlängert wurden auch einen Moment, zusätzlich verlängert wurde. Auch das Kurzarbeitergeld wurde verlängert. Die Sozialversicherungsbeiträge werden weiterhin erstattet. Und das Überbrückungshilfenprogramm für SMEs wird weiterhin gemacht. Und Minijobs sind weiterhin anrechnungsfrei bis zum Ende des Jahres. Also die ganze Sache ist im Endeffekt aufgeschoben, nicht aufgehoben. Es gibt jetzt den Unternehmen, die, wie ich ja gerade spekuliert habe, jetzt Schulden aufgenommen haben, um den Geschäftsbetrieb weiterführen zu können, die Möglichkeit, in den nächsten 3 Monaten das Geschäft des Jahres zu machen und ihre Schulden vorzeitig tilgen zu können. Ansonsten haben sie sich einfach nur ein paar Monate Zeit erkauft. Ja, und ich habe ja von Anfang an gesagt, diese ganze Aussetzung der Insolvenzpflicht ist, das ist ein Knaller, der das hat es so noch nicht gegeben und im Endeffekt werden die ganzen Probleme in die Zukunft einfach nur verschoben. So, hier haben wir eine kleine Übersicht des Schuldenbarometers 2019, allerdings ist auch bis März 2020 da drin mit enthalten. Und das Ganze kommt von Griff Bürgel. Das ist eine Wirtschaftsauskunftei, ähnlich wie die Kreditreform. Für Privatleute wäre das quasi die Schufa. Und hier haben wir einfach ein paar Daten und Fakten, was was den Schuldenstand der deutschen Bürger angeht. Es sind einige sehr interessante Grafiken, wenn ich ein paar Sachen dazu sagen kann. Beispielsweise eine wichtige Zahl ist, 6,8 Millionen Bürger gelten als überschuldet. So, da haben wir natürlich auch viele selbstständige Unternehmer mit drin. Ja, und wir hatten ja gerade die Problematik mit der Überschuldung und dass das gerade nicht als Insolvenzfall gilt. Und 6,8 Millionen haben wir sowieso immer in Deutschland, die sehr stark am Knapsen sind und kurz davor stehen, eine Privatinsolvenz einzugehen. Die Zahlen der Privatinsolvenz, also die Schuldenhöhen der Privatinsolvenz, die sinken immer weiter. Wir haben hier einen Durchschnitt bei, ich glaube, unter 40-Jährigen von 12.000 Euro. Das heißt, durchschnittlich haben die Leute 12.000 Euro Schulden, mit der sie die Insolvenz anmelden. Auf alle Altersgruppen wären das 29.000 Euro. Ja, also 29.000 Euro okay, aber 12.000 Euro ist schon wenig für eine Insolvenzanmeldung. Aber es sind ja junge Leute, die denken sich so, ja, ich kann ja meine Wohlverhaltensphase kurz aussitzen und kann dann immer noch weiter Karriere machen oder was auch immer. 6 Jahre? Bitte? 6 Jahre? Ja, stimmt. Okay. Und das ist eine Sache. Und dann gibt es einen Trend, dass sich junge und mittelalte Familienmenschen weniger verschulden als alte Leute. Ja, also 60 plus ist die Gruppe, die am meisten sich verschuldet, die sich höher verschuldet in den letzten Jahren und die auch höher Insolvenzen anmeldet. Wir haben nämlich tatsächlich einen rückgängigen Trend bei den Insolvenzen, was ja erfreulich ist. Beispielsweise -6% bei 21- bis 30-Jährigen, was sehr schön ist. Ja. Allerdings haben wir auf der anderen Seite 50 bis 60 Jahre plus 1,7% und 61 Jahre und älter plus 0,9%. Und das ist einfach wirklich traurig, weil gerade wenn die älteren Leute davon betroffen sind, hängt da einfach sehr viel dran, was jetzt Pflegesachen und solche Sachen dran angeht. Und deswegen ist das natürlich besonders tragisch, ja. Und natürlich haben wir da das große Problem mit den Leuten, die halt eine sehr geringe Rente bekommen und die ganzen Unternehmer, die niemals sich eine Altersvorsorge aufgebaut haben. Ja, das erklärt halt, warum gerade der Wert bei denen so hoch ist. So, ansonsten, ja, es wird davon erwartet, dass es ungefähr 10% mehr Privatinsolvenzen nächstes Jahr geben wird. Das heißt, der Trend wird sich umkehren und das wird bis 2022 auch so bleiben, weil das alles immer etwas zeitverzögert passiert und ja auch immer ein bisschen verschleppt wird. Und das ist einfach nur ein kurzer Überblick zur Schuldenrepublik Deutschland. Das dürfte ziemlich klingen. Im internationalen Vergleich stehen wir nicht als die Besten da, sagen wir es einfach mal so. Hier in Berlin, das ist angeblich in Mitte und Neukölln, sind die Zahlen jetzt wieder so hoch, dass die Leute da, wie soll man sagen, die anderen gefährden, wenn sie sich auf den Weg machen, zum Beispiel zum Urlaub an der Nordsee. Schleswig-Holstein hat jetzt verordnet, dass die Leute aus diesen Gebieten, ich glaube, haben sie auch dazu genommen, dass die eine Quarantäne einhalten müssen, wenn die nach Norddeutschland kommen. Also auf Campingplatz geht das, glaube ich, auch nicht. Das heißt, man müsste dann, wenn man da in Urlaub ist, in so einer Ferienwohnung. Ich habe das eigentlich andersrum verstanden. Ich habe das eigentlich so verstanden, dass die Leute, die in Neukölln gewesen sind, dann... Nee, du kannst 48 Stunden in Neukölln gewesen sein und brauchst dann aber nicht in Quarantäne. Nur wenn du länger da warst und da vielleicht sogar herkommst. Ursprünglich, so habe ich das jedenfalls verstanden. Ich habe das aber auch nur einmal gelesen. Also. Okay, wer von dort in das Bundesland reist, okay. Ja. 14 Tage gleich. Ja. Also dann hast du gar nicht den Urlaub gebucht vielleicht. Also im Endeffekt auch die Leute, die jetzt in Berlin gewesen sind, die eigentlich in, ja, die in länger Schleswig-Holstein als wohnen. Ja. Ja, und das genau. Okay. Das sind krasse Maßnahmen und natürlich irgendwie das mit diesen komischen 48 Stunden auch ein bisschen, ja, über die Grafik können wir gerne nochmal kurz reden, wenn die nochmal anwendest. Nicht. Aber okay. Ja, fand ich auf jeden Fall ganz, ganz interessant, dass jetzt irgendwie Schleswig-Holstein solche Maßnahmen einführt. Und ja, wie gesagt, wenn du jetzt nur 48 Stunden da warst, heißt das ja nicht, dass du dir nichts holen kannst oder so. Weiß nicht, finde ich alles ein bisschen inkonsequent. Whatever. Ja, ich glaube, das schlimmste Problem, das diese ganze Corona-Politik hat, ist diese Zerrissenheit. Die Leute sehen es einfach nicht ein, ne? Warum da 3 Meter Abstand, hier 1,5 Meter Abstand, da das. Föderalismus ist eine feine Sache, aber man sollte sich vielleicht auch einfach mal einigen. Weil das ja, würde, glaube ich, der Glaubwürdigkeit. Ja, sonst stirbt Opa, Mensch. Weil die Leute müssen mal damit klarkommen, dass es da keine eindeutigen Antworten gibt. Das ist nun mal so. Also, ja, aber man könnte trotzdem eindeutige Regeln machen. Meinst du, also wir brauchen radikale Politik und das... von einem Freund von meinem Bruder, der Vater ist letzte Woche gestorben. Also es sterben noch Leute daran. Das ist keine Frage. Ja, kommen wir zu einem Weltraumthema. Etwas vorgegriffen. Ah. Oh gut. Ja, es geht im Endeffekt um 2 Dinge. Einmal um die Oortsche Wolke und dann um Planet Nummer 9. So. Aber nicht Plan Nummer 9. Wenn wir uns das einfach vorstellen, haben wir ja die Sonne in der Mitte, die Planeten, die drumherum fliegen. Ein bisschen weiter außerhalb haben wir den Kuiper-Asteroidengürtel. Hier Nibiru, oder wie heißt der? Bitte? Nibiru, oder wie heißt der? Der Planet. Sorry, erzähl mal weiter. Ja, also das ist einfach nur, um es grafisch nochmal. Also Sonne, Planeten, Asteroidengürtel und quasi außerhalb, am äußersten Rand von unserem Solarsystem, eigentlich gar nicht mehr im Solarsystem, weil es so weit außen ist, aber zentriert um unser Solarsystem gibt es die Oortsche Wolke. Die Oortsche Wolke sind Kometen, Miniplaneten, Meteoriten, Asteroiden, mehrere Milliarden Objekte und es ist noch nicht so lange her, dass man überhaupt also sagen wir es mal so, die Oortsche Wolke gilt noch als theoretisches Konstrukt, aber es ist klar, dass sie da ist. Ja, aber es gibt halt noch ein paar Variablen bei dieser ganzen Sache, weil nicht klar ist, wie ist die Oortsche Wolke entstanden, weil da ergeben einige Sachen nicht so viel Sinn, aber es ist klar, dass sie da ist, aber es ist noch nicht erklärt. Und ein Teil dieser Erklärung ist halt der Planet Nummer 9. Man ist ja auf den Planet Nummer 9 dadurch gekommen, dass wir Asynchronitäten in den Umlaufbahnen der Planeten haben, die sich nur dadurch erklären lassen, dass es halt einen Planeten gibt oder einen Gravitationskörper, der quasi ein Gegengewicht zur Sonne bildet und quasi alles so ein ganz kleines bisschen verschiebt, allerdings ziemlich weit außerhalb auch. So, wir reden aber jetzt noch innerhalb des Raumes der Oortschen Wolke, innerhalb der Oortschen Wolke. Und also zwischen dem Kuipergürtel und der Oortschen Wolke quasi. Da muss es noch irgendwo ein Objekt geben und es ist nicht klar, was es ist. Es wird halt genannt Planet Nummer 9, manche nennen es Nibiru, wie du es gerade gesagt hast, Planet X, ja. Manche denken, es ist ein schwarzes Loch, ja, und gar kein Planet. Und manche denken, es ist einfach ein Planet, der einfach quer durchs All geflogen ist und irgendwann halt von der Gravitation der Sonne eingefangen wurde. Und jetzt gibt es halt ein neues Theorem, das ist quasi auch, dass es so gewesen ist, dass unser Sonnensystem sich wie sehr, sehr viele andere Sonnensysteme oder die meisten, 99% aller Sonnensysteme mit mehr als einer Sonne gebildet hat, mit einem binären Stern, der aufgrund von verschiedenen astronomischen Begebenheiten quasi sich von unserer Sonne getrennt hat und eine andere Umlaufbahn eingeschlagen hat und dann immer weiter degeneriert ist und halt nicht mehr diesen aktiven Fusionsprozess hat und vielleicht in ein schwarzes Loch gegangen ist oder einfach irgendeine andere Form angenommen hat. Das ist alles noch reine Spekulation. Also ich habe die Verschwörungstheorie so verstanden, dass man gewisse wissenschaftliche Erkenntnisse gestützt wird. Ja, bitte? Ich habe die Verschwörungstheorie so verstanden, dass der alle, ja, dass er immer dann auftaucht, wenn die Sternzeichen wechseln oder irgendwie sowas. Da gibt es ja auch so verschiedene Zeichen und Zeiten und Kreise. Weil die Sternzeichen sich ja an den astronomischen Bewegungen orientieren, würde das ja irgendwie, aber dazu kann ich jetzt wirklich nichts sagen. Ich meine, das waren irgendwie so 2500 Jahre oder so angeblich. Aber ja, ich wollte es nur mal so gesagt haben, ob da was dran ist, weiß ich halt auch nicht, ne? Und der Punkt ist jetzt halt der, das ist jetzt halt ein weiteres Theorem, was einen sehr konkreten theoretischen Unterbau hat. Allerdings muss jetzt noch empirische Beweislast dazu quasi gegeben werden, bis man wirklich sagen kann, alles klar, der Planet 9 ist das und das und wir wissen auch, wo er ist. Das ist erstmal das Wichtigste. Man muss erstmal herausfinden, wo er ist. Und wenn wir ganz viel Glück haben, wird das in den nächsten 2-3 Jahren passieren, weil gerade ein neues Observationssystem gebaut wird, was quasi computergesteuert erstmals die internationale Astronomen-Community in die Lage versetzt, den kompletten Nachthimmel scannen zu können. So in einem relativ kurzen Intervall, also so 3 Stunden. Das hört sich nach sehr kurz an oder nach sehr lang an, aber für astronomische Einheiten ist es sehr, sehr, sehr kurz. Und es ist halt wichtig, dass man so ein kurzes Intervall hat, weil wir uns halt auch durch den Weltraum bewegen und sich das alles relativ verändert. Und ja, es ist halt sehr kompliziert. Und dieses neue System ist halt ein Zusammenschluss von verschiedenen Observatorien auf der Welt, auf dem, also auf dem Boden und verschiedenen Satelliten und Teleskopen, die halt im Weltraum sind. Und vielleicht werden wir in den nächsten 3 Jahren wissen, was mit Planet 9 ist. Und wenn wir das wissen, dann können wir Rückschlüsse ziehen auf viele, viele Fragen, die wir noch haben, wie unser Sonnensystem entstanden ist, wie ist der Mond entstanden, warum gibt es den Kuipergürtel, warum gibt es die Oortwolke? Das sind halt alles Sachen, die noch nicht klar sind. Wir können sagen, ja, das ist da, aber warum ist das so? Das ist halt alles noch nicht geklärt. Und das ist halt sehr spannend, weil sich halt jetzt gerade in den letzten 10 Jahren so rapide viel verändert hat und in den nächsten 10 Jahren wird das nochmal sich potenzieren, wenn wir uns nicht alle umbringen. Und wird sehr interessant werden. Die Sonne ist non-binär. Wer wusste das? Ja, wieder keiner. Binär oder non-binär? In den Kommentaren meinte einer, haben sie wohl den Genderstern entdeckt. Ja, wir haben ja ein nicht-binäres System hier. Tja. Und sehr interessant, dieser Amir Siraj, der ist ein Astronom an der Harvard-Universität, glaube ich. Der ist auch ein Musiker. So, und das ist, ich habe ein YouTube-Video von ihm gesehen, wo er beschrieben hat, wie er quasi auf diese Theorie erstmal gekommen ist. Und er hat das quasi von musikalischen Rhythmen abgeleitet, von einer von Bach. Und dabei ist ihm die Idee gekommen, dass halt gewisse Sachen sich in der Entstehung von unserem Sonnensystem besser erklären lassen würden, wenn wir ein binäres System gewesen wären. Und daraufhin hat er halt die Forschung vor ein paar Jahren in diese Richtung begonnen. Was findet er erst raus, wenn er die Planeten von Holst hört? Ja, also interessant. Ein bisschen Space News. Deflation! Das war ja, hier ist, lang, ja. Ja, ich weiß nicht mehr, was ich damit sagen wollte, hier wegen der Inflation. Also das ist jetzt, wie war denn der Titel nochmal? Ja, genau. Wir werden auf jeden Fall auf so eine Inflation zulaufen, das scheint festzustehen. Und momentan merkt man aber noch nichts von. Genau, das wollte ich im Prinzip sagen. Nämlich man merkt da wohl nicht viel von, weil die Leute im Prinzip nicht so viel Geld ausgeben. Das, was die Leute machen, ist eher, dass sie ihr Geld zurückhalten, was dann deflationäre Tendenz wäre. Und das hat aber eben nichts damit zu tun, dass trotzdem viel Geld im Prinzip in den Markt gepumpt wird von der EZB. Das heißt, es stockt so richtig, gerade schön. Und damit sind wir im Prinzip in einer Krise, würde ich einfach mal sagen. Ich hatte mich da letzte Tage mit jemand darüber ausgetauscht. Und das kommt dann auf jeden Fall auch auf uns zu, dass die normalen Verbraucherpreise steigen werden. Ne? Da muss man jetzt schon mal sich drauf einstellen. Und Energiepreise sowieso und Mieten und weiß ich nicht, das wird man sehen. Also es ist einer weltweiten Deflationsphase. Wohlstand und sowas wird abnehmen eher. Ne? Das ist so der. Und das ist ganz schlimm. Es gibt nichts Schlimmeres als Deflation. Selbst Hyperinflation ist langfristig gesehen nicht so schlimm wie Deflation. Deswegen ja, irgendwie muss man ja wieder rauskommen. Das kommt danach sozusagen. Es muss künstlich Inflation erzeugt werden. Heißt, alles, was du kaufst, ist morgen ein bisschen teurer als heute. Also wäre es vielleicht sinnvoll, es heute zu kaufen, nicht morgen. Weil wenn es morgen billiger ist als heute, vielleicht kaufst du es dann erst morgen. Hey Price, du sagst es nur, weil du Hyperinflation nicht leiden kannst. Du bist Hyperinflationsphob. Hier, was soll denn das? Das eine dann ins andere über. Nur was kommt dann danach? Ne? Das will ich mal sehen. Wenn ich das richtig verstehe, ist das wohl auch zum Teil so, weil diese unglaublichen Geldmengen, die jetzt momentan praktisch geschöpft werden, noch nicht vollständig im Umlauf sind, sondern großteils noch bei den Notenbanken rumliegen. Ja, das heißt, das Geld braucht länger als einen Kreditzyklus, um auf dem normalen Privatgeldmarkt anzukommen, nachdem es von der Zentralbank geschöpft und von den Unternehmen als Kredit ausgegeben wurde. Und das ist nicht gut. Es dauert zu lange. Ja. Ja, und es kommt, wie gesagt, auch nicht zurück vernünftig. Die Leute, wenn sie mal was kriegen, legen sie es offensichtlich lieber an die Seite, wenn es irgendwie geht. Ja, und das System ist ja auf verbrieften Sicherheiten aufgebaut. Das muss man sich überlegen. Man hinterlegt Wertpapiere für Kredite, um langfristige Darlehen abzusichern. Und ja, mittlerweile ja auch Unternehmenspapiere und so, ne? In einer Deflation macht so ein System keinen Sinn mehr. Und deswegen muss immer technisch eine Inflation erzeugt werden oder technisch eine Inflation da sein. Das führt jetzt wirklich zu weit. Ich kann Deflation wirklich nicht so kurz erklären, das ist auf jeden Fall ganz schlimm, aber das ist ja auch einer der Gründe, warum immer mehr Zentralbanken ihre CBDC, also ihre Digital-Parallelwährungspläne beschleunigen. Hm. Ja, weil man damit halt sehr schön eine Inflationssteuerung machen kann. Das ist ja der Grund, das ist ja die Begründung, warum sie das machen wollen. Ja, lässt aber eben auf jeden Fall sinkende Kaufkraft erwarten. Das ist eines der größten kriminellen Angelegenheiten ist, die jemals auf die Menschheit losgelassen wurde, meiner Meinung nach. Aber gut. Next. Wenn wieder was Neues zu CBDCs kommt, kann ich ja noch mal ein bisschen drüber ranten. Aber kommen wir jetzt zu den FinCEN-Files. Wir haben wieder einen riesigen investigativen Buhu mit ICIJ Beteiligung. Wir erinnern uns ja alle noch an die Panama Papers und an andere finanzielle Angelegenheiten, die halt sehr große Datenmengen quasi beinhaltet haben, wo dann international sich Journalisten zusammengeschlossen haben, um arbeitsteilig die Sachen aufzuarbeiten. Und da gibt es jetzt gerade die sogenannten FinCEN-Files. Was ist es im Endeffekt? Es geht um Geldwäsche-Verdachtsmeldungen. Ja, wenn man in einer Bank sitzt und man ist im Transaktionsmanagement oder man ist einfach ganz normal Accountmanager oder man sitzt irgendwo in irgendeiner Abrechnungsabteilung, dann muss man ja im Endeffekt die Kundenströme analysieren. Nehmen wir einfach mal einen Fall. Alles ab 10.000 US-Dollar ist meldepflichtig, ja, also 11.000, das wird dann halt quasi in einer Datenbank hinterlegt, so aus Gründen, ja, der Geldwäscheprävention. Und um das zu unterlaufen, kommt jetzt jemand an und will 100.000 überweisen und überweist dann halt 10-mal oder 11-mal 9.000, um unter der Grenze zu bleiben. So, das würde auch auffallen. Ja, und dann gibt es noch Layering, ja, wo Sachen immer hin und her überwiesen werden zwischen verschiedenen Geschäftspartnern, um die Herkunft zu verschleiern. Und ganz viele andere technische Sachen, wo es halt in den Banken Compliance-Abteilungen gibt, die mit harten gesetzlichen Strafen, wo sehr harte gesetzliche Strafen angedroht werden, wenn die nicht ordentlich arbeiten. Ja, heißt ganz konkret, wenn jemand bei dir als Bank Geld wäscht, bist du nicht strafbar, wenn du gesagt hast, da könnte was schiefgelaufen sein. Ich bin mir nicht sicher, ich lege meine Hand nicht ins Feuer, aber ich mache mal eine Geldwäsche-Verdachtsmeldung für alle Fälle. Wenn du das nicht gemacht hast und es kommt raus, es ist Geldwäsche, haftest du als Bank. Ja. Und ja, das führt natürlich dazu, dass ganz, ganz, ganz, ganz viele von diesen Meldungen gemacht werden, schon beim geringsten Anlass. So. So, diese ganze Sache möchte ich deswegen nicht überbewerten. Ja, weil hier sind 2400 SAR-Meldungen quasi rausgegeben worden. Und das wird jetzt halt wieder als großer Coup gefeiert. Und es zeigt, wie korrupt das Bankensystem ist und so weiter und so fort. Und ich komme da doch an sich zu einem anderen Rückschluss, weil ich das System kenne. Und deswegen habe ich mal diesen Artikel mitgebracht. The FinCEN Files impatiently bypasses government entities responsible for acting on SAR filings. Also im Endeffekt sind diese Geldwäsche-Verdachtsmeldungen ja quasi ein Anhaltspunkt für die Behörden, dass sie A, selber eine Ermittlung einleiten können oder B, wenn schon eine Ermittlung irgendwo besteht, dass sie quasi da einen Hinweis bekommen. Aha, da ist auch noch was, da müssen wir auch nochmal hingucken. So, mehr ist das nicht. Ja, mehr ist das nicht. Und die Banken sind besonders eifrig in der Ausstellung von diesen Geldwäsche-Verdachtsmeldungen aus dem Grund, den ich gerade genannt habe. Ja, wenn man sich mal anguckt, dass bei dieser Behörde, um die es jetzt geht, die amerikanische Behörde, da haben wir Mitarbeiter, die müssen pro Jahr 4.000 von diesen Meldungen quasi professionell überprüfen. Das funktioniert einfach nicht, weil es einfach zu viel geworden ist. Das liegt unter anderem daran, dass international sehr viele internationale, also zwischen verschiedenen Ländern, wenn Malaysia an die Philippinen was überweist, geht das in 80% der Fälle über eine amerikanische Bank, weil einfach das Geldsystem so strukturiert ist. Ja, und so kommt es jetzt im Endeffekt dazu, dass das System in Amerika halt überlastet ist von diesen Meldungen, einfach viel zu viele gegeben werden und dann sind es nicht nur inneramerikanische Sachen, sondern vielleicht sogar Sachen, die gar nicht in deren Jurisdiktion sind. Und dann gibt es halt noch zwei unterschiedliche Frameworks. Es gibt einmal das amerikanische Framework und das Framework, was der ganze Rest der Welt quasi benutzt. Und jedes Land muss an Amerika melden, Amerika muss an kein Land melden, weil Amerika fuck yeah halt. Ne? So, das ist einfach Realität im internationalen Finanzmarkt. Und eine Sache, die einige weitere Argumente könnt ihr in diesem Artikel auch mal nachlesen. So, und hier haben wir einen Artikel vom Brookings Institute. Das ist auch, wenn man sich über dieses FinCEN-Thema informieren will, eine absolute Leseempfehlung. Hier geht es halt auch um die internationale Verstrickung, die ich gerade gesagt habe. Das ist ein etwas längerer Artikel mit ganz vielen Links, mit ganz vielen sehr schönen Links, wenn wer weiter in dieses Thema einsteigen will. Eine persönliche Note nochmal zu dieser ganzen Sache. Diese ganzen Geldwäscheangelegenheiten sind nichts Neues. Ja, das wird alles auch aufgearbeitet. Aber es wird jetzt halt hochgepusht, als ob das irgendwie sowas wäre, wie das, was sie damals von dieser Anwaltskanzlei bekommen haben oder sowas. Das waren wirklich harte Dokumente. Hier geht es nur um Verdachtsmeldungen. Ja, also da kann genauso gut überhaupt nichts passiert sein. Das ist überhaupt gar keine harte Evidence. Aber das wird halt so hochstilisiert. Ah, wir zeigen euch jetzt die illegalen Netzwerke, wie die Banker das von A nach B überweisen oder wie die Banker weggucken und die Illegalen das überweisen. Und das ist einfach total, total übertrieben, meiner Meinung nach. Und ich habe bei der ganzen Sache auch noch ein ganz blödes Bauchgefühl, weil wie ist diese ganze Sache überhaupt geleakt worden? Die ist an BuzzFeed geleakt worden und ja, wir haben, 12 Millionen Meldungen, SAR-Meldungen pro Jahr, die von Amerika quasi bearbeitet werden und hier wurden 2600 von diesen geleakt. So, und auf einmal kann man auch lesen, so, oh ja, hier Russland und Donald Trump und bla und sonst was ist irgendwie involviert. Ja, warum? Weil dieses Kompendium von diesen SARs, die sind quasi gesammelt worden im Rahmen von dieser Mueller-Investigation, wo man halt untersucht hat, hatte Donald Trump irgendwas mit Russland zu tun? Am Ende ist herausgekommen, nein. Aber im Rahmen von dieser Untersuchung sind halt diese Sachen gesammelt worden und jetzt geleakt worden. So dass ich, keine Ahnung, es wird so hoch gepusht auf der einen Seite und es ist an sich so nebensächlich, wenn man sich wirklich das mal rein technisch anguckt. Das ist auch wieder alles Politik, nur Politik, nur Politik. Ja, jetzt werden das fand ich das Enttäuschendste an dieser ganzen Angelegenheit, weil hier hast du wirklich keinen ordentlichen Erkenntnisgewinn bei der Sache und es ist eine absolute selektive Auswahl. Und tatsächlich ist es sogar so, dass Also diese Dokumente, die sind extrem vertraulich. Extrem vertraulich. Niemand hat ein Interesse daran, dass sie veröffentlicht werden. Niemand. Nicht die Leute, die die Geldwäsche betätigen, sowieso nicht. Aber die Leute, die die Geldwäsche jagen, auch nicht. Warum? Diese Meldungen werden von den Banken gemacht, ja, und das System funktioniert nur so, dass niemand weiß, wurde eine Meldung gemacht, ist es zuordnenbar, wer hat die Meldung gemacht, ja, weil sonst hätten die Leute Angst, die Meldung zu machen, ja, weil sie irgendwie was befürchten müssten und ja, also eigentlich ein Schuss in den Ofen für diese ganze Anti-Geldwäsche-Bewegung, die ja an sich gut am Laufen war. Jetzt nach der Finanzkrise 2008 wurden da wirklich Sachen gemacht, die wirklich sinnvoll waren. Das sehe ich tatsächlich als Rückschritt. Sehe ich tatsächlich als Rückschritt. Schade. Stephen F. Cohen, Influential Historian of Russia, dies at 81. Ja, Stephen Cohen, eine Person, die ich persönlich sehr hoch geschätzt habe. Ja, ein Historiker und ein Experte für Russland und die Sowjetunion. Ja, einer der wenigen, der halt auch nicht total durchgedreht ist in den letzten 10 Jahren, was die ganze Politik mit Putin und sowas angeht, sondern halt immer noch quasi objektiv geblieben ist. Das heißt nicht, dass er Donald Trump mag oder so, ganz im Gegenteil. Aber halt, der ist immer objektiv gewesen, hat sich immer an die Fakten gehalten und hat sich nicht wie so viele andere Medienpersönlichkeiten und Wissenschaftler halt für Politik vereinnahmen lassen. Und Stephen Cohen, wenn ihr irgendwas über Russland wissen wollt, schaut euch irgendwas von Stephen Cohen über Russland an. Es ist, ihr werdet auf jeden Fall etwas lernen. Auf jeden Fall. Das ist eine der Personen, wenn man dem zuhört, ist man hinterher intelligenter als vorher. Gibt sehr wenige solche Leute. Schade. Schade, schade. Rest in peace, Cohen. Ist er das da? Der sieht so jung aus. Ja, ich weiß jetzt nicht. Ist, ja. Ja, hat sich gut gehalten. Also es war jetzt schon ein etwas älteres Bild. Ja, kommen wir zu Armenien und Aserbaidschan. Ich habe jetzt einfach mal den Wikipedia-Artikel von der Collective Security Treaty Organization auf den Schirm gemacht, einfach mal, um das vorzustellen. Ja, das ist quasi ein ähnliches. Das ist sowas wie die NATO, nur ehemalige Ostblockstaaten. So, das ist deswegen wichtig, weil, ja, Armenien ist ja da drin und Russland ist halt ja auch drin und das ist, ja, das ist quasi die NATO von Russland im Osten. So, und das ist auch eine ernsthafte Angelegenheit, ja, und das ist ähnlich wie NATO von der Ernsthaftigkeit her. Und Warschau-Pakt-mäßig. Ja, wir haben ja jetzt gerade im Endeffekt das Problem, dass die Asers mit Hilfe der Türkei gegen die Armenier vorgehen. Ich meine, dass die Türkei irgendwie gegen die Armenier vorgeht, hatten wir ja irgendwann schon mal. Manche leugnen es ja. In Frankreich ist das unter Strafe gestellt. Was auch einer der Gründe ist, warum Frankreich sich jetzt auch in diesen Konflikt eingeschaltet hat. Erstmal nur diplomatisch, aber sie haben auch schon angekündigt, wenn das da weiter eskaliert, dann könnte es sein, dass wir dann auch mit mehr Truppen quasi da, mit eigenen Truppen vor Ort hingehen. Russland selber hat ja in die Konfliktregionen selber nie Truppen entsandt. Das hat Armenien selber quasi immer geblockt, weil sie sich nicht so sehr, sie wollen zwar ein Militärbündnis mit Russland haben, aber sie wollten die Situation doch selber klären. Allerdings jetzt, wo die Türkei, die Asers so stark unterstützt, könnte sich diese Situation ändern. Ja, und jetzt haben wir halt einen weiteren Konfliktherd, wo die Türkei und Russland gegeneinander stehen. Ja, wir haben Syrien, Libyen, Jemen, ja, jetzt Aserbaidschan und Armenien oder Bergkarabach. Aber wenn ich das richtig Nagorno-Karabach hat ja auch viele Namen. Wenn ich das richtig verstanden habe, Price, ist es doch so, dass Nagorno-Karabach von dieser Geschichte ausgenommen ist. Dass also ja, nur ein Angriff auf armenisches Territorium selber, nicht auf Nagorno-Karabach, praktisch den Bündnisfall auslöst. Genau. Ja, aber es beschränkt sich ja jetzt bis jetzt auf Nagorno-Karabach, aber vielleicht ist das in der Zukunft nicht mehr so. Ja, und ich habe ja auch gesagt, dass die Franzosen gesagt haben, dass sie jetzt da handgreiflich eingreifen wollen. Und ich habe ja auch gesagt, dass Armenien nicht wollte, dass Russland das dort tut. Also ja. Ne? Also ja, Bergkarabach ist nicht, ist ja umstritten, wem das gehört. Ja, und deswegen, solche Sachen sind immer nicht Teil von solchen Treaties, das ist klar. Und führt zu sehr vielen weiteren Komplikationen, aber wenn Armenien sagen würde, hier Russland, ihr dürft Beobachtertruppen dahin schicken, dürften die es, Punkt. Das ist bis jetzt nur daran gescheitert. Und wir haben einfach das große Problem mit der Türkei, ja, ein weiterer Konfliktherd, der mit türkischer Beteiligung quasi angefeuert wird, immer gegen Russland, ja, also nochmal, Syrien, Libyen, Jemen, ja, jetzt dort, in Griechenland hatten wir ja die ganze Sache, da gab es auch eine neue Entwicklung, ja, jetzt schickt die Türkei nicht mehr ihre Explorationsschiffe mit ihren Militärschiffen hin, warum? Nochmal Frankreich, weil Frankreich jetzt seine Kriegsschiffe dorthin geschickt hat und gesagt hat, na, lass das mal Türkei. So, das heißt, wir hatten jetzt immer Türkei gegen Russland, irgendwie in irgendeiner Form, aber Frankreich schaltet sich jetzt auch langsam immer wieder ein, was die Türkei angeht. Und gerade bei Armenien sind die Franzosen immer etwas sensibel. Mhm. Ich weiß nicht so genau, warum, aber sie sind da ja sehr, sehr sensibel. Das Existenzrecht von Armenien ist ja quasi Staatsräson in Frankreich, wenn ich mal mich an die Frau Merkel anlehnen darf. Und es ist ja so, in Frankreich ist das Leugnen des armenischen Völkermords unter Strafe gestellt. Ja, also, was die Türkei macht, ist schon sehr seltsam. Ist schon sehr seltsam. Einfach immer mehr internationale Unterstützung. Immer mehr Welches Land will denn noch mit der Türkei irgendwie im Konflikt beiseite stehen? Deutschland. Ja. Guck doch mal, der Maas hat auch wieder, ja, wir müssen wegen Nawalny müssen wir Russland-Sanktionen raushauen, aber ich höre von dem nichts darüber, dass er die Türkei sanktionieren will. Klar, den eigenen Handelspartner, dem man ordentlich Waffen hinten reinstopft, den sanktioniert man nicht. Ja, und aber dann schicken die Türken die ganzen Flüchtlinge, als ob das irgendwie ein Argument wäre. Dann schicken wir die ganzen Türken. Ja, aber es ist doch wirklich so perfide. Das wird doch mittlerweile wirklich als Argument gesagt. So, ja, wir müssen die Türkei mit diplomatischen Glasé-Handschuhen anfassen, weil, ja, wegen der... Was verspricht der Erdogan sich denn davon? Oder hat er da was von? Bitte? Ablenken vom wirtschaftlichen Niedergang und innenpolitischen Problemen. Mhm. Vor allem auch, denke ich. Aber warum stellen wir nicht einfach eine vernünftige Truppen an die Grenze in Bulgarien und Griechenland? Da kann er so lange sagen, die schicken wir rüber, wie er will. Sie kommen halt nicht über den Zaun. Ja, ich glaube, so einfach ist es nicht. Und ich glaube, in Bulgarien... Ja, so einfach ist es. Meiner Meinung nach ist es so einfach. Genug, ja, das Schiffe, ist einfach in Griechenland nicht so einfach. Weißt Schiffe. Du? Französische, Deutsche, was auch immer, die da stehen und sagen, nein, ihr erpresst uns nicht weiter. Ja. Ganz einfach. Aber ja. Ja, Gott, du kannst mir nicht Waffen verkaufen. Indo-Pazifik ist eine extrem interessante Region, wo halt jetzt gerade in den letzten Monaten sich einige diplomatische Sachen doch rapide verändert haben. Und es ist nicht so ganz, neben Covid ist das Ganze ein bisschen untergegangen, deswegen mache ich jetzt mal einen kleinen Überblick. Im Endeffekt fange ich an mit Japan und den Senkaku Islands. Die Senkaku Islands sind kleine Inseln, die hier im Bild eingeblendet seht, und die sind quasi vor Taiwan. So. Heißt, Taiwan und China haben quasi auch so einen gewissen Hoheitsanspruch. Taiwan propagiert den jetzt nicht irgendwie aggressiv, sondern sagt nur, ja, wenn mal über Ansprüche geredet wird, würden wir auch ganz gerne mit am Tisch sitzen. Aber die Chinesen sagen natürlich, ja, das ist unsere Insel. Das sagen die seit 1970, seitdem da Öl gefunden wurde. Kein Zusammenhang, ich kann mir da keinen Zusammenhang erklären, ne? Ist klar. Ja, und jetzt gab es gerade ein China ist quasi auf Japan angetreten und hat denen eine militärische Entente angeboten. Also quasi Nicht-Angriffspakt und Kooperation, was seltsam ist sowieso. Und als Bedingung haben sie gestellt, dass quasi keine Militärpräsenz von Japan mehr auf den Senkaku-Inseln stattfinden darf. So, die Japaner haben höflich geantwortet und haben damit geantwortet, dass sie quasi die Präfektur wo diese Sengoku-Inseln mit drin sind, jetzt umbenannt haben und umgewidmet haben, um quasi ihren Anspruch als Staat auf dieses Land nochmal zu bekräftigen und haben damit quasi die Entente abgelehnt. Der Konflikt vor den Senkaku Islands, der äußert sich vor Ort so, dass man japanische Fischerschiffe hat, beispielsweise Fischereischiffe hat, die von chinesischen Kriegsschiffen bedrängt werden. Oder man hat chinesische Schiffe, die halt quasi die Fischgründe von Japan dann quasi raubfischen. Und das sind dann nicht nur zwei, drei Schiffe, das sind dann auf einmal irgendwie 50, 60 Schiffe auf einmal mit Militäreskorte. So. Und da hat es auch schon Situationen gegeben, dass die japanischen Defense Forces quasi die Boote gerammt haben, versenkt haben und die Besatzung quasi festgenommen haben. So, also das ist alles jetzt in den letzten 10 Jahren so passiert. Und diese ganze Eskalation sollte halt jetzt von Chinas Seite dadurch gelöst werden, dass man sagt so, ja, schickt doch mal keine Kriegsschiffe mehr hin. Zwinker, zwinker, die unsere Fischereischiffe irgendwie abhalten und so. Ist klar, dass Japan sich da nicht dran gehalten hat. Weil im Moment weht da ein ganz anderer Wind. Wenn du mal auf die nächste gehst, bitte, Chris, danke. Wir haben den Indo-Pazifik. Ja, und Chinesen haben ja einen gewissen Machtanspruch. Die haben ja ihre Wahnvorstellung von der Nine Dotted Lines. Die haben ja ihre aufgeschütteten Inseln, um territorial ihr Territorium quasi auszuweiten, um wirtschaftliche Rechte nach Seerecht zu erlangen und solche Sachen. Und gehen halt zu aggressiv gegen alle anderen asiatischen Staaten vor. Sodass sich jetzt wieder eine Anti-China-Bewegung quasi auf internationalem Parkett gründet. Ich überlege gerade, wie ich das am besten ausdrücken soll. Also, hier geht es um die sogenannte Quad. Die Quad ist Australien, Amerika, Indien und Japan. Also quasi die größten Wirtschaftsmächte, die Interesse in diesen Regionen haben. Ich meine, die Amerikaner haben da ja noch Inseln auch und haben generell ein Interesse an den Handelswegen und so weiter und so fort. Der Rest ist ja klar wegen der örtlichen Nähe. So, und das ist ein Forum gewesen, was es in der Vergangenheit schon mal gab, was allerdings 2007 aufgelöst wurde, weil man halt davon ausgegangen ist, ja, hier wirtschaftliche Annäherung an China macht alles keinen Sinn mehr, was wir hier tun. Ja, 2017, also vor 3 Jahren, wurde es quasi neu gegründet, hat aber nicht viel gemacht, aber hat jetzt dieses Jahr wieder Fahrt aufgenommen. Es gab schon mehrere Treffen auf Top-Ebene und mit einem Wort zusammengefasst oder mit zwei Worten zusammengefasst, Abkopplung oder drei Worte, Abkopplung von China. So, wirtschaftliche und hegemonische. So, was nämlich jetzt im Endeffekt passiert, ist, dass diese 4 Staaten auf diplomatischem und wirtschaftlichem Weg auf die ASEAN-Staaten zugehen. Wenn du auf das nächste guckst, dann ist einfach nur, dass man mal eine Liste von den ASEAN-Staaten hat. Das sind die Staaten, die quasi diesen Pazifikraum bevölkern. Und die halt auch ein sehr großes Interesse daran hätten, dass China nicht seine Nine-Dotted-Line-Strategie irgendwie durchsetzt, weil die dann alle etwas zu verlieren hätten und es natürlich, und sie werden halt auch alle von China gebeutelt, ja. So, die Mitgliedstaaten, jetzt muss ich selber mal gucken, wo das überhaupt hier steht. Ja, das sind im Endeffekt alle asiatischen Staaten außer China, mehr oder weniger. Und Südkorea und sowas, ne? Wo ist es hier? Ja, Brunei, Indonesien, Kambodscha, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippinen, Singapur, Thailand und wichtigste Vietnam. Wichtigste Vietnam, wichtigst deswegen, weil Vietnam ja quasi der Hauptkonkurrent von China in der Region sein will. Sehr viele internationale Unternehmen ihre Lieferketten auf Vietnam umgestellt haben. Sehr viele japanische Firmen ihre Fabriken quasi nach Vietnam outgesourced haben und viele chinesische Firmen ihre Fabriken nach Vietnam ausgesourced haben. So. Was jetzt im Endeffekt passiert, ist, dass alle ihre Lieferketten von China wegdiversifizieren wollen. Ja, wenn Australien beispielsweise sagt, hier, verkauft eure Waren nicht mehr nach China, verkauft sie nach Australien und wir geben euch bessere Wir geben euch da einen besonderen Handelsbonus oder verringerte Tarife oder sonst irgendwas. Auf diesem Niveau läuft das. Und es geht natürlich auch, wie immer, um militärische Kooperation. Und China wird im Endeffekt auf den Finger geschaut, was sie jetzt tun. Muss man wirklich sagen, die Methoden, die China dort fährt, sind halt rabiat. Ne? Das, was ich vorhin gesagt habe, was die Japaner mit den chinesischen Fischerbooten in ihren eigenen Gewässern machen, wenn man die Chinesen teilweise auch einfach auf hohen See. Ne? Und ja, ich kann natürlich auch befürchten, dass die Tigerstaaten sich da wieder beheben. Ne? Schiffen kreuzen, wo sie sagen, das ist unser Territorium. Und wenn ein Schiff dort langfährt, dann wird das angefunkt und es wird halt bedroht. Es wird halt gesagt, nein, du darfst hier nicht langfahren. Wenn du nicht sofort den Kurs wechselst, dann eröffnen wir das Feuer oder öffnen wir das Feuer oder wir drängen euch ab oder wir nehmen euch fest oder sonst was. Aber das dürfen sie nicht und das machen sie nicht und ne, deswegen fahren die Kriegsschiffe halt immer hinter den Frachtern her und hoffen, dass sie den Kurs wechseln, weil wenn sie den Kurs wechseln, dann setzt das einen Präzedenzfall und wenn das 100 Schiffe gemacht haben, dann können die sich laut Seerecht darauf berufen, dass das ihr Territorium ist, weil das ja Gewohnheitsrecht ist. Also was die Chinesen da machen, ist schon seltsam. Ach ja, und hier eine kleine Nutzung von China. Ja, der chinesische Grenzkonflikt mit Indien ist ja nicht heiß, aber da passieren halt auch sehr seltsame Sachen. Indien hat beispielsweise gerade einen Tunnel durch das Gebirge gebohrt, um im Kriegsfall quasi Truppen schnell verlegen zu können und diese Region, um die es dort geht, von beiden Seiten angreifen zu können. So. Es ist ja diese Grenzregion, die Line of Actual Control, die irgendwann mal festgeschrieben wurde, die auch nicht auf den Meter genau gesetzt wurde und wo China die ja quasi de facto um ein paar Kilometer verschoben hat, gerade in den letzten Monaten. Einfach dadurch, dass sie halt quasi ein paar indische Stellungen überrannt haben mit sehr rabiaten Methoden, weil die haben halt einen Vertrag abgeschlossen, dass sie da keine konventionellen Waffen benutzen, keine Kriegswaffen. Ja, und ich habe es ja gesagt, da die haben sich halt gegenseitig mit den mit Brettern und was weiß ich, halt den Kopf eingeschlagen. Und jetzt professionalisiert China das Ganze und gibt denen quasi mittelalterliche Rüstungen und Waffen, um im Kampf gegen die Inder bestehen zu können. Und bei Twitter habe ich diese Woche gesehen, so eine Lautsprecheranlage, die sie da auf der chinesischen Seite eingerichtet hatten. Also so ein riesen Lautsprecher, der sich irgendwie dreht, womit sie dann so einen Schall auslösen, der den Leuten irgendwie Übelkeit erzeugen soll. Ja, ja. Der braune Ton. Ja, also es ist ja nicht lustig, aber die Meldung ist einfach nur lustig, weil, ach, was soll das Ganze? Die Chinesen machen auch nur Blödsinn, aber das Positive ist ja, dass sie jetzt zumindest auf diplomatischem Parkett nicht mehr einfach alles akzeptiert werden, nicht mehr alles akzeptiert wird mit der Begründung, ja, wir wollen da unser Geld verdienen. Ja, wenn Deutschland da jetzt auch noch mitmachen würde, wäre schön. Wir sind quasi noch das einzige Land in Europa, also in Europa ist es auch so, dass viele europäische Länder China jetzt nicht die kalte Schulter zeigen, aber nicht mehr so aufgeschlossen sind, wie es halt für letztes Jahr beispielsweise der Fall war. Wir hatten ja die Tour von dem chinesischen Wirtschaftsminister durch Europa. Der hat sich einiges anhören müssen. Normalerweise ist es nur so, dass man Verträge unterschreibt und lächelt und Hände schüttelt in die Kamera und diesmal keine neuen Verträge, nur Fragen, was ist mit Xinjiang, was ist mit Hongkong, was ist mit Indien. Ja. Ich finde es gut, wie sich das so schnell verändert hat. Ja, vor ein paar Monaten sah das ja noch ganz anders aus. Jetzt müssen wir Deutsch nur noch mitmachen. Naja. Hier die Pantone, ich glaube, das ist eine Firma, die machen immer so Farben. Und haben jetzt eine neue Farbe erfunden oder gefunden, soll man sagen, festgelegt, die sich Period nennt und sich an Menschen, die menstruieren, richten oder beziehungsweise die ehren sollen. Ja. Und in den Kommentaren dazu haben sich auch ein paar Frauen gemeldet und was waren sie? Nicht zufrieden. Denn sie wussten nicht, ob sie gemeint sind mit Menschen, die menstruieren. Ja, irgendwie geht es noch bescheuerter oder so. Also ich sehe rot. Ja, weiß jetzt nicht, also Die Farbe würde auch nicht ganz stimmen, haben sie gesagt. Also diejenigen, an die sich das richtet, finden es nicht unbedingt toll, offensichtlich. Und ja, vor allem, weil wir sowas das hier haben. Also, ich in der Gebärmutter soll, glaube ich, eine Menstruationstasse sein oder so. Ja, mit Sicherheit. Okay. Aber ich kann nicht, gar nicht. Ja. Wer bestellt sowas? Keine Ahnung, ey. Keine Ahnung. Kann nur eine Feministin gewesen sein. Ich hoffe, die Farbe wird dann wie Blut auch nach und nach halt erst braun. Okay. Und dann schwarz, ja, genau. Und fängt an zu riechen. Das ist doch die Leute verliebt. Fantastisch. Aber ja, für die, die nicht menstruieren, damit die das dann auch erleben können, oder wie? Jo. Wann kommen Kotze, Wichse und Eiter? Ja, keine Ahnung. Aber es ist eine gute Frage auf jeden Fall. Ich wollte ja noch erzählen, dass ich ja letzte Woche habe ich ja von meinem Stierkampf-Video, glaube ich, erzählt, ne? Könnt ihr euch erinnern? Dass ich das hochgeladen habe bei mir im Kanal und dass sich die Leute so ein bisschen blöde geäußert haben, immer so nach dem Motto, das sollte man mit Menschen mal lieber machen oder mit dem Torero oder so. Wo ich dann auch immer dachte, ja, was ist dann da besser oder so, ne? Aber die sind auf jeden Fall jetzt gelöscht worden, ne, die Woche. Habt ihr wohl jemand zugehört hier? Die kommen dann wer? Oder das Video? Nee, das Video. Beide Videos, waren zwei Videos sogar. Und wer hat das gelöscht? YouTube oder was? Genau. Community-Richtlinien mäßig so. Also entweder hört YouTube hier zu und passt schön auf, damit wir nichts falsch machen. Und wenn wir das falsch machen, und das ist auch schon 5 Jahre her oder 8 oder 10, dann wird das trotzdem noch gerichtet. Komm, wir haben schon und, so falsch gemacht, wenn man nach den Drehbüchern von diesen Leuten geht. Oder jemand anders hört uns zu und sucht dann so Sachen raus, obwohl das war in einem anderen Kanal. Eigentlich kann man das sogar nicht finden, wenn man nicht weiß, wer ich sozusagen bin. Ich habe in Bezug auf Stierkampf gesperrt. Ich weiß ja nicht, ob Stierkampf... Ja. Videos bei YouTube erlaubt sind. Würde ich auch mal denken, aber gib den Leuten keine Anregungen. Ich weiß es nicht. Okay. Genau, nächstes Mal halte ich lieber den Mund. Mit diesem philosophischen Thema, wann die Kotze von Pantone kommt, entlassen wir euch in den Abend. Spaghetti von Kotze sind, glaube ich, mit Muscheln. Heute ist noch Sonderfolge von South Park über Corona, ne? 1 Stunde lang. Ja, genau, ja. Um Film nach 10 oder so. Um 22:15 nach Comedy Central. Für diejenigen, die das auf Deutsch ertragen und noch ihr Fernsehen verfolgen. Ist untertitelt. Yay! Ja, vernünftig. Wir haben heute was gelernt. Ja? Ja, gut, dann geht schnell in den Wald, damit ihr rechtzeitig wieder da seid. Und, wer macht denn jetzt das Echo hier? Bei mir ist kein Echo. Hall würde man das nennen. Hall, ja. Halal. Egal, wir sind ja am Ende. Schöne Woche noch und ja. Miete pro Kopf lesen und der Safe Space besuchen. Wieder mit dem Kulturmarxismus und alles. Tschüss. Zerschmettert und so fördert und so. Ja, toll, yes. Toll, Deutschland. Tschüss. Tschüss. Und liken, ne? Yes. Und die Glocke klicken und auf der pesky Adblock. Wie geht nur, wenn du Skripte ausmachst oder so oder anmachst? Oh, und schaut euch Airplay auf dem Kanal Airplay auf YouTube an. Sehr schöne Dokumentation über Gamergate nach einigen Anfangsschwierigkeiten, jetzt auch ohne Tonprobleme und so. Also die neue Version lohnt sich wirklich. Ja, und es ist sogar ein Weltraumaffe zu sehen. Echt? Ja, ein Weltraumaffe hat sich versteckt in der Dokumentation. Muss ich aber mal gucken. Den habe ich nicht gesehen. Schicke ich dir gleich mal einen Screenshot. Aber da ist ein Weltraumaffe sichtbar in der Dokumentation. Nice. Airplay, auf dem Kanal Airplay. Mach mal einen Tweet raus, dann sehe ich das auch. Nee, bitte. Ich will nicht outen hier. Also, okay. Okay, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss.